Fritz. Podcast. Die Welt ist klein mit Holger Klein. Blue Moon. Und was regiert die Welt? Geld. Sehr schön. Entschuldigung, ich bin ein bisschen überdreht. Ich habe Medikamente genommen, von denen, also die sind fiebersenkend, schmerzstillend. Ich bin ein bisschen krank. Und von denen kriege ich einen Laberflash. Das heißt, ich muss immer ein bisschen aufpassen. Aber hervorragende Medikamente kriegt man auch nur auf Rezept. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich mache jetzt keine Werbung für, weil ich nicht weiß, ob man das... Darf man eigentlich Medikamente-Werbung im Radio machen? Scarlett! Scarlett weiß es nicht. Gut, dann lassen wir das mal. Heute Abend, also Geld regiert die Welt, habe ich ja gesagt. Heute Abend geht's im Blue Moon um Geld. Ihr seid die nächsten 2 Stunden lang eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110 zu erzählen, wie ihr mit Geld umgeht. Und zwar im Sinne von, verjuckst ihr alles? Spart ihr? Wie macht ihr das? Also wie behaltet ihr einen Überblick über eure Finanzen, falls ihr überhaupt einen Überblick darüber behaltet? Und von wem habt ihr denn gelernt, diesen Überblick zu behalten? Also ich habe zum Beispiel das Problem, dass ich es eigentlich hätte von meinen Eltern lernen sollen, wenn meine Eltern in der Lage waren, aus kleinen Verhältnissen, wirklich kleinen Verhältnissen zu kommen und sich ein echt ordentliches Einfamilienhaus vom Munde abzusparen und dann auch noch so einen Idioten wie mich großzuziehen, nebenbei. So. Und ist jetzt nicht so, dass ich nicht einen Mofa gehabt hätte und sowas. Dass ich Einzelkind, Mofa gekriegt. Trotzdem habe ich noch nicht mal ansatzweise gelernt, mit Geld umzugehen, also mein Geld zusammenzuhalten. Alles, was auf meinem Konto ankommt, habe ich immer sofort mehr oder weniger verjuckst und habe einfach nur das Glück gehabt, dass ich sehr, sehr gut verdient habe. Sehr lange in meinem Leben sehr gut verdient habe, sodass ich immer in der Lage war, im nächsten Monat auszugleichen, was ich diesen Monat überrissen habe. Jetzt werde ich in Zukunft, das weiß ich jetzt schon, weniger Einkommen haben, als ich heute habe. Das heißt, ich sollte langsam mal lernen zu haushalten mit meinem Geld. Und meine Mutter sagt immer, ja, ist doch ganz einfach. Du kannst eben nur das ausgeben, was du hast. Und dann sage ich, ja Mutter, aber was ich habe, ist doch auf meinem Konto. Und genau das ist nicht das, was ich habe. Und bevor ich jetzt hier weiter referiere, lasse ich doch einfach mal Christian referieren. Hallo Hessi. Grüß dich, Holgi. Du hast ein ähnliches Problem wie ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir müssen dazu sagen, du bist einer der Moderatoren in einem Podcast, der heißt Bits und so. Könnt ihr euch übrigens anhören, falls ihr wisst, wie man Podcasts hört. Einer der Moderatoren in einem Podcast namens Bits und so, da hast du sehr lang und breit darüber referiert, wie du deine Finanzen in den Griff gekriegt hast. Ja, ich habe mein Leben ausgebreitet, wenn du es so sagen willst. Ja. Ja. Und was du gerade erzählt hast als Teaser, ist eigentlich genau das. Also du hast gerade mein Leben genauso beschrieben. Auch Eltern, die wissen, wie es geht, und ich, der das Geld rausgibt, wenn es nur auf dem Konto ist. Hast du eine Idee, woher das kommt? Also an welchem Punkt du verlernt hast oder nicht gelernt hast, mit Geld umzugehen? Ich könnte jetzt einen Freund dafür verantwortlich machen, der mir gezeigt hat, wie man ganz toll Sachen ausgeben kann, wenn man nur Bock drauf hat. Damit hat es angefangen, aber wir wollen jetzt hier nicht ins Detail gehen. Ne, können wir mal die Jungs vorbeischicken bei ihm. Also, Strafe muss sein. Ja, aber es ist also bei mir läuft wirklich darauf hinaus, dass ich bei anderen Leuten gesehen habe, dass die halt wirklich alle 2 Tage irgendwo zum Trinken gegangen sind und sich halt was gekauft haben und dann jedes Mal noch dazu was gegessen haben und sonst was. Und plötzlich habe ich das halt auch gemacht, weil das Geld war ja immer da. Genau wie du sagst, auf dem Konto ist ja Geld. Und das geht eine Zeit lang gut, wenn man gut verdient. Das heißt, du hast mit Leuten rumgehangen, die einfach finanziell besser gestellt waren als du? Ich will gar nicht sagen, ob die finanziell besser gestellt waren, aber sie haben zumindest so gelebt, als wären sie. Ja. Ja, also ich bin mit vielen von denen immer noch befreundet, die haben ein ähnliches Leben wie ich. Ja. Ich weiß nicht, wo der Unterschied war. Aber ich kenne das. Also ich hatte auch einen Teil meines Freundeskreises, das waren halt auch wirklich einfach Eltern mit einem höheren Einkommen als meine Eltern. Und dann zieht man halt mit irgendwie. Klar. Ja. Stimmt. Genau. Klar, und ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ist schön, dass du erwähnst, wenn man plötzlich weniger Geld hat. Ich habe die Situation gehabt, als ich dann plötzlich Elternzeit genommen habe. Ah, okay, ja, Kinder, Armutsrisiko Nummer 1, ne? Ja, ich kann zwar Elternzeit sehr empfehlen, aber ihr solltet vorher darauf achten, was man dann noch verdient, ja? Wie viel ist das? 60%, oder? Ja, kommt auf an, was du hast. Es gibt ein Maximum bei 1800 oder irgendwie sowas ähnliches, aber ja, im Prinzip sind 60% deines letzten Einkommens, Average der letzten 12 Monate oder irgendwie so ähnlich, ja, genau. Ja, und dann stand ich plötzlich da. Und dann? Also wie weit bist du in die Miesen gerutscht damit? Also ich habe es genauso wie du gemacht. Ich habe eigentlich immer so ein Dispo, der wurde jeden Monat angerührt, irgendwann so ab halb Mitte des Jahres. Da hatte ich Glück, das hatte ich zum Glück nicht. Also ich habe es immer geschafft, oberhalb des Dispos zu bleiben irgendwie. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich habe nicht gerechnet, wie viel ich der Bank inzwischen gegeben habe an Zinsen in den letzten Jahren. Also seit ich eigentlich verdiene, da habe ich meinen ersten Dispo gehabt, habe gemerkt, wie toll das ist und habe so von 2005 bis 2012 eigentlich durchgehend 50% der Zeit im Dispo verbracht. Oh Gott, ja, das kenne ich noch von Mitte der 90er hatte ich so eine Phase, ja. Es ist furchtbar. Naja, immer ist halt furchtbar, es ging gut, weil ich meine, da kam ja wieder am 31. kam ja wieder Gehalt oder am 30. und dann hast du gedacht, ja super, jetzt ist ja wieder was da und dann irgendwann so gegen den 20. hast du gemerkt, damit, das wird rot. Und dann hast du gedacht, die 10 Tage halte ich noch durch. Und es ging auch immer. Meine Frau hat immer gestöhnt und hat ein zweites Konto eröffnet und hat jeden Monat da Geld drüber überwiesen, damit sie wenigstens noch die Miete bezahlen kann und ich nicht das Geld verjucke. Das heißt, die kann das auch. Also die kann das, die kann das, genau. Aber die hat natürlich auch, ich habe immer noch eine Kreditkarte und ich habe immer noch eine EC-Karte und ich habe immer noch Bargeld. Macht die Sache ein bisschen schwierig, ja. Aber es hat funktioniert und sie hat sich damit abgefunden, indem sie mir eben das Geld weggenommen hat und versteckt hat von mir. Ja. Und dann war eben die Elternzeit und die war dummerweise im Dezember und im Januar 2012 auf 2013 und Januar ist ja immer dieser schöne Monat, in dem dann immer so die ganzen jährlichen Rechnungen kommen. Ja. Und der Dispo war halt so, wie er immer war im Dezember und dann komme ich vom CCC zurück und sehe so die ersten Briefe im Briefkasten von der Bank, in der drin steht, dass die Lastschrifteinzüge leider zurückgegangen sind, abgelehnt wurden und so weiter. Und dann hast du einen guten Start ins Jahr. Das ist aber, dann bist du schon richtig in den Miesen, ne? Bevor sowas passiert. Ich dachte, das habe ich die letzten 10 Minuten so ausgeführt. Nee, also ich dachte, der Dispo, also du hast den wirklich dann auf Anschlag. Ja, also nicht immer, aber da war er dann tatsächlich am Anschlag. Okay. Ja, genau. Also ich wusste nicht so genau, wie viel ich hatte und mir war schon klar, viel bleibt nicht mehr. Und da habe ich tatsächlich zum ersten Mal geschlagen, Anschlag, und dann hat immer noch was gefehlt. Und dann kam halt auch kein Gehalt, weißt du? Das ist ja das Blöde an Elternzeit. Dann kommt kein Gehalt, dann kommen da diese 60%. Und dann stellst du fest, das geht ja noch nicht mal mehr ins Plus jetzt. Naja, und dann habe ich mir gedacht, was machst du denn jetzt? Und dann ist mir eingefallen, dass ich ein halbes Jahr vorher, und jetzt kommt wieder der, was ich für ein Typ bin, ein halbes Jahr vorher habe ich mal so eine Software von einem gemeinsamen Bekannten von uns gehört, dass es sowas gibt. Frag mich mal, bei mir war es ein Jahr vorher. Genau. Aber ja. Und ich habe die ohne sie zu testen gekauft, ja, weil ich gedacht habe, die klingt lustig, die probierst du mal irgendwann. Kaufen kann ich sie auch jetzt gleich. Mhm. So bin ich mit Geld umgegangen, ja. Und dann habe ich halt diese Software da mal gestartet, ja, und habe mir das ein bisschen durchgelesen, habe gedacht, das könnte ja funktionieren, ja. Und dann habe ich mich danach reingestürzt und der Rest ist History. Seitdem funktioniert's. Welche Software ist das? Die Software heißt You Need a Budget oder YNAB, also YNAB. Wie du vorhin schon gesagt hast, ist eine amerikanische Software, ist sehr amerikanisch angehaucht und man darf sich nicht von diesen Werbesprüchen und diesem Chaka-Mantra auf der Webseite irritieren lassen. Also die gehen mir ein bisschen auf den Keks damit, aber die Logik dahinter ist super, es ist gut implementiert und es macht Spaß, damit zu arbeiten. So möchte ich es formulieren. Mhm. Was ist das Geheimnis dahinter oder was ist die Art und Weise, wie die das machen? Weil es gibt so, also ich habe schon, ich weiß nicht, wie viele Apps ich auf meinem iPhone schon hatte, wo ich irgendwie eingetragen habe, was ich kaufe und wofür ich Geld ausgebe, aber das hat alles nichts genutzt. Ja, weil du halt immer nachträglich trackst und das ist das Problem, wenn du nachträglich trackst, stellst du fest, okay, ich habe Geld ausgegeben, kannst aber nie den Überblick finden, wo habe ich eigentlich jetzt den Fehler gemacht. Und YNAB ist jetzt nicht ein Geheimnis. Ich meine, das Prinzip dahinter ist, glaube ich, wirklich uralt. Das hat wahrscheinlich Hausfrauen in den 20ern schon eingeführt. Da geht es im Prinzip darum, dass du das Geld, das du hast, jeden einzelnen Euro, jeden einzelnen Cent, irgendeiner Bestimmung zuführst. Mhm. Das heißt, du weißt, du hast auf dem Konto so und so viel 100 Euro oder 1000 Euro, du hast im Portemonnaie so viel Euro und du überlegst dir wirklich, wofür brauche ich eigentlich mein Geld? Ja, das heißt, du gehst deine ganzen Rechnungen durch, alle deine Sachen durch, deine Verträge durch, die du hast und sagst, ich habe eine Miete, die sind im Monat 1000 Euro. Sorry, ich bin in Bayern, da sind 1000 Euro wenig. Ja. In Berlin mittlerweile auch. Passt, ja. Ich habe ein Auto, da ist die Versicherung und das sind so diese fiesen Geschichten, einmal im Jahr sind 600 Euro. Ja, und 600 Euro hauen rein, ja, einmal im Jahr. Was machst du damit? Und was die Software halt dann von dir verlangt, ist, dass sie sagt, stell Kategorien auf, sag Autoversicherung und leg dafür Geld beiseite in der Software. Im Prinzip ist es sowas wie ein Excel-Spreadsheet, nur ein bisschen schöner gemacht und ein bisschen mehr auf den Zweck hingemacht. Mhm. Und dann kannst du für jeden Monat kannst du auf diese Kategorie Geld zur Seite legen. Logisch, nur in der Software. Mhm. Ja? Wo das Geld liegt, ist egal. Es kann in deinem Portemonnaie sein, es kann unter deinem Bett liegen, es kann in einem Konto sein, es spielt keine Rolle. Und dann, wenn du eben zum Beispiel Autoversicherung 12 Monate lang jeden Monat 50 Euro beiseite gelegt hast, hast du am 01.01.2000, was haben wir demnächst, 16, plötzlich 600 Euro auf dem Konto und weißt nicht, wo sie herkommen. Ja. Ja, das ist sowieso das Faszinierende. Also ich mache das jetzt noch nicht so lange. Ich habe da Mitte Februar mit angefangen, also rechnerisch Anfang Februar mit angefangen. Und ich merke jetzt schon eine Diskrepanz zwischen dem, was die Software mir sagt, wie viel Geld ich habe und wie viel Geld ich tatsächlich habe. Das irgendwie, ja, da läuft so das Konto voll, was irgendwie ein ganz geiles Gefühl ist. Es ist aber auch gefährlich, Vorsicht, ja. Aber genau, ja, es ist ein Wahnsinnsgefühl, weil du wirklich, also, ich meine, die Software kann keine Wunder verbringen. Lass uns damit starten. Ja, du musst in Average immer noch, also im Durchschnitt immer noch mehr Geld haben, als du ausgeben musst mit all den Kategorien, ja. Ja, klar. Das ist logisch. Aber du stellst halt wirklich fest, weil du lebst nicht mehr nach deinem Kontostand. Das ist das Wichtige. Das muss das Umdenken bei dir stattfinden. Ja. Du darfst nicht auf den Kontostand gucken und sagen, ich habe ja Geld, ich kann mir jetzt hier Hobby XYZ was Teures kaufen. Sondern du schaust in die Kategorie für Hobby oder Spielgeld oder darf ich verprassen. Und schaust danach und siehst, oh, 30 Euro. Naja, so viel dazu. Dass auf deinem Konto 12.000 Euro sind, interessiert keinen. Dich am wenigsten. Ja. Warum ist es gefährlich, das volllaufen zu lassen? Also ich meine, solange du nicht drauf guckst, ist es doch eigentlich egal, oder? Nee, gefährlich ist es nicht. Gefährlich ist dieser Gedanke, ist noch nicht mal gefährlich, der Gedanke, aber da wollte ich eigentlich später drauf kommen. Das Ganze ist natürlich auch nicht fehlerproven, ja. Also was bei mir jetzt passiert, und da merke ich, dass es bei mir wirklich, was will ich sagen, angeboren ist oder dass ich noch nicht davon befreit bin von meinem Problem. Ich kann mich selber in der Software bescheißen. Ja. Meine eigene Kategorie, ich habe eine Kategorie, hässliches Spielgeld. Ja. Und diese Kategorie, ich leihe mir von meiner Zukunft Geld. Ah, das ist, Also, ja, aber das würde ich nicht machen. Ja, viel Erfolg, wenn du das nicht machst. Ich mache das ständig. Nee. Also, dann kannst du das ja gleich lassen. Also, das ist ja. Nö, kann ich nicht, weil meine Frau lacht nur drüber. Die sagt, du, das ist mir so wurscht. Konto hat Plus, du kannst machen, was du willst. Irgendwann musst du es wieder abbezahlen. Ja. Ja, naja, aber was heißt, du musst es abbezahlen? Klar musst du es abbezahlen, aber du machst ja dein Konto leer dadurch. Ja, ist ja immer noch genug drauf. Es ist jetzt nicht so, ach so, es ist mittlerweile genug drauf, dass du, okay, verstehe. Genau. Okay, da ist das Problem. Ich stehe jetzt hier da und erkläre dir jetzt ganz cool, warum ist doch genug Geld auf meinem Konto drauf. Ja, ja. Und ich meine, natürlich rede ich jetzt hier von Kategorien, lass uns jetzt nicht in Zahlen gehen, aber sagen wir mal, ich habe einfach mal meine Kategorie um 1.000 Euro überzogen, spielt keine Rolle in Anführungszeichen auf dem Konto. Ja? Mag für andere Leute mögen die Beträge anders sein, ja. Aber ja, natürlich, ich werde jetzt nicht anfangen, das um 10.000 Euro, um 20.000, hoffentlich nicht um 10.000 oder 20.000 Euro überziehen, aber diese 1.000 Euro tun auch weh, ja. Das wären 5 Monate, um es wieder abzubezahlen, in denen ich nichts ausgeben darf. Du leihst dir Geld von aus deiner eigenen Zukunft, das finde ich aber, das würde ich mich nicht trauen. Ja, also eigentlich wollte ich erst die Vorteile erzählen, jetzt fange ich schon an, hier zu erzählen, warum es nicht funktioniert, aber es funktioniert ja trotzdem. Ja, weil du deine Frau hast, ne, ohne die würde das wahrscheinlich richtig in die Hose gehen. Ah ja, hör auf, ja. Genau, aber ja. Prinzip von YNAB. Genau. Ja, genau. Prinzip von YNAB. Wie funktioniert das? Also was ist die Idee dahinter? Diese Idee sind eben diese Kategorien, richtig. Ja. Wichtig ist, dass du dir, also was ich gemacht habe, ist, als ich damit angefangen habe, ich bin meine letzten 2 oder 2,5 Jahre durchgegangen, sämtliche Kontobewegungen durchgucken, sämtliche Verträge, die wir noch irgendwo haben, alles durchgegangen, geschaut, wann ist es fällig, wie viel wird fällig, wie viel wird im nächsten Jahr erhöht, so die üblichen Versicherungen, die jedes Jahr um 5% erhöht werden. Und dann wirklich angefangen, zu welchem Zeitpunkt brauche ich wie viel Geld in welcher Kategorie. Und dann stellst du dich hin und sagst, okay, das muss jetzt da drin sein. Zum 1.7. muss ich 700 Euro für das haben oder 100 Euro für das. Und dann fängst du an zu sagen, okay, im Prinzip wären das im Monat so und so viel Euro. Dummerweise habe ich jetzt 12 Monate lang oder 11 Monate lang nicht drauf gespart. Das heißt, ich muss im nächsten Monat das Geld haben. Ja. Und dann fängst du an, rumzuschichten irgendwie, wie kriege ich das Geld so hin, dass es da drin ist. Dann stellst du fest, dass du irgendwie deine Einkäufe plötzlich nur noch mit minus 100 Euro haben kannst, weil du einfach nicht mehr genug Geld hast. Mhm. Gut, okay. Die ersten Monate sind blöd, das ist so, gerade wenn man mit Null anfängt. Deswegen ist es immer schön, wenn man was hat und damit anfängt, ja. Aber irgendwann kommt man halt dann, wie du sagst, irgendwann kommt man halt dann dahin, dass man ein bisschen was hat, ein bisschen Puffer hat und dass es anfängt zu funktionieren. Es ist dann so eine Maschine, die von selber läuft. Ja. Ja? Weil die Software unterstützt dich auch darin, dass sie sagt, okay, das ist halt alles monatsweise aufgebaut, jede Spalte ist ein Monat. Und du kannst dann sagen, jede Spalte fängt wieder mit Null an, mit Null, die du budgetierst in jede Kategorie. Alles, was da rein budgetiert hast, bleibt im nächsten Monat in dieser Kategorie drin. Man muss vielleicht dazu sagen, budgetieren bedeutet, Geld einer Kategorie oder einer Ausgabe zuweisen, bevor diese Ausgabe getätigt ist. Also praktisch einen Wirtschaftsplan machen, bevor man überhaupt anfängt zu wirtschaften. Korrekt, ja. Richtig, genau. Und was du halt machst, ist, du sammelst halt in den Kategorien jeweils das Geld an, bis es fällig ist. Und wie gesagt, die Software sagt dir, es fängt jeden Monat wieder mit Null an. Du kannst aber dann einfach sagen, nimm die Budgetwerte vom Vormonat. Und das ist dann wirklich das, wo es dann einfach wird, weil du halt dann wirklich so dein Template hast, nenne ich es jetzt mal. Ja, dein Schema hast, wo du sagst, ich weiß ganz genau, Autoversicherung 50 Euro, Miete 1000 Euro, Spielgeld 50 Euro und so weiter. Und dann füllst du es schon mal auf. Und dann schaust du, wie viel Geld habe ich jetzt schon verplant für den nächsten Monat. Und dann schaust du halt, wie viel Geld habe ich tatsächlich. Mhm. Und da sind wir jetzt bei dem, was du vorhin erwähnt hattest. Mit welchem Geld lebt man dann in dem Monat? Und da gibt's, ich nenne es jetzt mal Regeln, die diese Software-Developer aufstellen. Vier Regeln und die, meines Erachtens nach, die wichtigste, alles andere beschreibt sich irgendwie, jetzt habe ich jetzt automatisch schon beschrieben, aber die wichtigste Regel ist eigentlich diese Regel Nummer 4, dass man vom Monatseinkommen des letzten Monats leben sollte. Mhm. Und die Idee dahinter ist, dass du eben, das ist vor allem für variables Einkommen interessant, wenn du jeden Monat ein bisschen anderes Geld hast, dass du schon vorab weißt, ich werde jetzt im, was kommt jetzt demnächst, was ist immer Mai. Was, im Mai werde ich, keine Ahnung, 4.000 Euro verdienen. Mhm. Und bisher sind meine Standardwerte, die ich in die Kategorien gelegt habe, 3.500 Euro. Mhm. Das heißt, du hast irgendwo noch 500 Euro übrig und dann kannst du anfangen zu denken, schön, kann ich mal 200 Euro auf Urlaub setzen, so als zusätzlichen Ding, dann kann ich mir im Urlaub ein bisschen mehr leisten. Mhm. Ja, oder ich will tatsächlich mal ein neues Hobby anfangen, 200 Euro nochmal zusätzlich ein Spielgeld. Oder eine Rücklage. Du kannst auch eine Kategorie einfach eine Rücklage haben, packst da Geld rein und das ist dein Ansparen. Ja. Hab ich. Heißt sparen irgendwas. Gut so, genau. Einfach rein. Hab ich auch mal, ist inzwischen auf null. Ah ja, ja, bei mir ist das immer so, 300 Euro und dann nehme ich da immer so, fuck, wieder hier Restaurantbesuch überrissen und dann nehme ich da wieder was raus und dann, ja, irgendwie sind es glaube ich gerade so 80 oder so, die da drin liegen. Aber immerhin. Gut, dass du es erwähnst, das ist ja kein Problem. Und das ist auch, also sorry, dass ich wieder auf deren Mantra und auf deren große Tracker-Werte zurückkomme, Problem. Aber das betonen sie auch immer, ja. Du musst keine Angst haben, dass was du am 1.1. festgelegt hast für diesen Monat als Budget, dass das in Stein gemeißelt ist, ja. Wenn du da stehst und sagst, hey, im Restaurant war es halt schön, ich habe halt noch einen Nachtisch dazu geordert und ich habe noch eine dritte Flasche Wein geordert, dann war es halt zu teuer, dann hast du deinen Monat übertrumpft. Wenn du dann nicht so doof bist wie ich und vom nächsten Monat Geld leihst, stellst du dich hin, schaust dein Budget an und sagst, naja, das Geld da, das brauche ich eigentlich nicht wirklich, das habe ich angespart, weil ich denke, ich könnte mal. Mhm. Also schiebe ich doch einfach mal die 50 Euro von da nach da rüber. Und schon, weil du kannst nicht am ersten wissen, wie du den Rest des Monats Geld ausgeben wird, ja. Und schon geht's wieder, schon ist alles wieder im grünen Bereich oder auf null oder schwarz, ja. Und das sagen sie, das nennt sich Roll with the Punches, ja. Also arbeite mit dem Misserfolge nicht, aber arbeite mit dem, was so passiert, ja. Ja, genau, pass dich an. Pass dich an, ja, genau. Ja. Wie hast du deine Kategorien aufgeteilt? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ah, ja, da gibt's ganze Foren, wo die Leute anfangen zu diskutieren, wie sie es machen. Was ich am Ende bei mir gemacht habe, ist, ich habe es nach Topics gemacht, weil das macht für mich für die Auswertung am meisten Sinn. Also ich halt sehe, was kostet mich mein Haus, was kostet mich Versicherung, was kostet mich die Familie. Nicht, dass ich sie verlassen will, deswegen, aber... genau, tut mir leid, Schatz. Ihr seid zu teuer. YNAB hat gesagt. Sehr schön. Ist, genau, die Kinder sind zu teuer, wir verkaufen die jetzt. Ja, wenn es nur billiger wäre. Egal. Danach habe ich sortiert. Es gibt andere, die Logik vertreten, sie wollen eine Unterscheidung darüber treffen, was eben monatliche Ausgaben sind, was jährliche Ausgaben sind, damit sie irgendwie anfangen können, von oben nach unten einfach durchzubudgetieren. Das muss diesen Monat da sein, definitiv das Geld. Also fangen sie an, da die Euro schon mal reinzupacken. Mhm. Moment, du sagst nach Topic, also du hast einfach... Habe ich das Geld oder ja oder nein? Ja. Du hast einfach nur praktisch eine große Kategorie, da ist alles drin. Nee, oder, ja, so, du meinst bei denen dann. Ja, ja. Nee, bei dir, wenn du sagst nach Topic. Ach top, nee, ich fange an, ich kann es dir gerade mal vorlesen, was ich habe. Lebenshaltungskosten, das ist das Erste, da sind Einkäufen drin, da sind Essen in der Arbeit drin. Ah, verstehe. Mhm. Oh, dann ist eine Weinkategorie drin, die ist mir wichtig. Dann haben wir Familie, da sind so die ganzen Sachen, Kinderbetreuung und der ganze Schmarrn drin und was man so an Urlaubsbudget und so weiter hat. Dann sämtliche Versicherungen, sämtliche Arztkosten, Apotheke, größere Anschaffungen, Haushaltswaren und so weiter, Technikkram, auch sehr wichtig. Dann kommen Online-Dienste, das ist die größte Kategorie. Echt? Unglaublich was in der Welt. Nein, ist nicht, aber es sind sehr viele Einzelposten drin. Ach so, okay, ich dachte finanziell die größte Kategorie. Nee, finanziell ist es mehr, als ich gedacht hatte. Da denkt man dann drüber nach, wenn man den Betrag da sieht. Dann kommen die einzelnen Budgets von meiner Frau und von mir. Und das haben wir dann noch, Verkehrsmittel, also sprich Bahncard und Auto und Benzin und so weiter. Haus, alles was dazugehört. Und am Schluss kommt Ansparen. Das ist immer am Schluss, was noch übrig bleibt. Ja, ich habe es halt tatsächlich dann nach Zeiträumen aufgeteilt. Jährlich, monatlich. Wirklich? Okay, ja, warum? Jährlich, monatlich. Weil ich sehr hohe monatliche Fixkosten habe und die auf jeden Fall, wie du schon sagtest, auf jeden Fall schon mal wegdisponiert haben will oder wegbudgetiert haben will. Das Ding, das ist halt, ja, weiß ich auch nicht. Warum? Warum eigentlich? Also ich meine, ich sag nichts dagegen. Ich meine, es gibt ja diese Report-Funktion, wo du dann sagen kannst, okay, wie viel sind denn eigentlich jetzt in die Oberkategorie so und so geflossen? Ja. Sollte man euch noch erklären, was Kategorien sind für die Leute, die sich gerade denken, ha, jetzt sind doch jetzt in der Diskussion gelandet? Oder? Ja, mach mal. Okay, also super, danke. Bitte. Also wir haben eben, wie gesagt, Einzelkategorien. Das heißt, du kannst sagen, was hatte ich vorhin gesagt, Versicherung fürs Auto sind 50 Euro. Das heißt, du hast eine Zeile in deiner Software, die sagt Versicherung Auto, und dann trägst du da jeden Monat brav deine 50 Euro rein, damit du auf die 600 Euro kommst. Mhm. Du kannst dann darüber hinaus noch diese einzelnen Kategorien zusammenfassen in Gruppen. Mhm. Ich nenne es jetzt, ich weiß gar nicht, wie die Namen haben, ich nenne es jetzt mal Oberkategorien. Okay. Und die Idee dahinter ist, dass du halt dann irgendwie... Also die haben keinen großen Zweck in dem Sinne. Du siehst dann zusätzlich noch, was die gesamte Oberkategorie dich kostet im Monat oder was du ausgegeben hast oder wie viel du im Puffer da drin hast, also was schon angespart ist über den gesamten Zeitraum. Und du hast eben so ein paar Reports, die du fahren kannst, dass du dir irgendwie so schöne Tortendiagramme anschauen kannst. Wie viel habe ich dort ausgegeben, wie viel habe ich dort ausgegeben? Und es wird angefangen, nach Oberkategorien aufzuteilen. Das heißt, bei mir ist die Oberkategorie Haus mit Abstand die größte und danach kommt... Warum ist es wesentlich sinnvoller? Ja, weiß ich nicht. Also es kommt darauf an, wie du lebst. Also ich habe halt bei mir so gemacht... Ich habe jeweils in jede Beschreibung, jede einzelne Kategorie, und ich habe ungefähr knapp an die 100 inzwischen, ja. Ich habe bei jeder Kategorie da hinten so einen kleinen Code dran gemacht. Also ich Code auch. Heißt irgendein Sonderzeichen. Stellplatz Moped, 96 NOV steht bei mir. Das heißt, im November fallen muss ich 96 Euro für den Stellplatz meines Motorrades abdrücken. Das schreibst du in die Kategorie rein? Das schreibe ich in die Kategorie. Dafür hast du ja auch so kleine, du kannst auch so Notizen hinten nebendran machen. Da geht dann so ein kleines Notizding auf, da kannst du was reinschreiben. Auf meiner App? Bitte? Auf meiner App? Nee. Auf dem Desktop. Auf dem Rechner. iOS geht's, glaube ich, nicht. Ah, okay. Mhm. Ja, also das ist ein Unterschied. Du hast recht, bei iOS kann man das, glaube ich, nicht machen. Ja. Genau, aber da kannst du eben theoretisch noch sagen, okay, gut, da führe ich halt immer Buch drüber. Wie war es denn letztes Jahr? Wie wird es dieses Jahr sein? Wie wird es dann sein? Ja, also wenn ich schon irgendwie weiß, wenn die Versicherung mir schickt, wir erhöhen zum 1.12. die Kategorie, dann kann ich schon anfangen, dann trage ich schon mal alles bis zum Dezember vor und sage am Dezember dann, das ist der neue Betrag, den ich von jetzt an budgetieren muss. Ja. Mhm. Wenn ich das im Kopf habe. Wie bin ich jetzt drauf gekommen? Ach so, ja, für die Reportings. Genau, also für die Reportings finde ich das halt dann ganz nett, dass ich sehen kann, was kosten mich so manche Sachen eigentlich. Also wir haben zum Beispiel, nach 2 Monaten haben wir angefangen, sämtliche Abonnements zu kündigen, weil es wirklich dann essentiell war, dass du wirklich, okay, hier jetzt mal 30 Euro für das und 20 Euro für das und 60 Euro für das, passt schon, aber dann schaust du den Gesamtbetrag an und stellst fest, das bringt dir ungefähr im Monat 2 Stunden Spaß, diese Magazine durchzugucken. Ja. Und dafür zahlst du einen dreistelligen Betrag. Genau deswegen finde ich jetzt deine Kategorienaufteilung sogar sinnvoller als meine Kategorieaufteilung. Weil du halt viel eher siehst, wofür du dein Geld ausgibst und nicht wann. Genau. Mhm. Und genau, wie ich das dann eben mache, also dass ich dann trotzdem noch weiß, was ist wirklich wichtig, habe ich dann eben, also erstens, irgendwann weiß man es, ich fahre mein Budget, so wie es ist jetzt seit 2 Jahren, ja. Mhm. Aber zusätzlich habe ich hinter jede Kategorie so einen kleinen Code. Also Sternchen ist, der Betrag ist jeden Monat fällig und muss jeden Monat genauso sein. Raute ist, plan das mal lieber ein, es kann wahrscheinlich ein bisschen weniger sein, das ist zum Beispiel Telefonkosten, da ist immer irgendwie Variable drin, da plane ich irgendwie x Euro ein und meistens kann ich dann jeden Monat 3,50 Euro wieder wegbudgetieren und sonst wohin packen, was immer ganz schön ist. Ja. Dann habe ich so Nice-to-have-Geschichten, ja, und dann hat sowohl meine Frau als auch ich haben so einen eigenen Code, darf sie nicht verändern, darf ich nicht verändern, ja, was halt ihr Geld ist und was mein Geld ist, ja. Das dürfen nur jeweils, darf nur jeweils der verändern, ja. Ihr seht, wir vertrauen uns, ja, aber so funktioniert das. Genau. Ja, ich hänge jetzt gerade mit meinem Hirn leider daran fest, dass ich meine Kategorien nochmal umbauen muss. Wollen wir kurz Pause machen und später weitermachen? Wir müssen sowieso gleich kurz Pause machen. Wir haben jetzt noch 2 Minuten, dann machen wir Nachrichten. Okay. Von daher geht's. Wie lange hast du gebraucht, um vom Einkommen des letzten Monats leben zu können? Gut, dass ich mich vorbereitet habe. Das habe ich mir vorhin gerade aufgeschrieben und nochmal durchgeguckt. Also, ich habe nach 4 Monaten alle meine Konten auf Plus gehabt. Ja. Inklusive Kreditkarten. Und das von einem Minus, das wirklich Minus war, ne? Also, ja. Okay. Also, ja, es war genug, ja. Aber ich meine, gut, das ist auch, da habe ich viel Glück gehabt und ich meine, ich habe auch eine Familie und so weiter. Also, es hat schon alles funktioniert. Ich habe schon so viele Unterstützung bekommen, dass es kein Problem war, aber ich habe auch alles zurückbezahlt und so weiter. Das war nach 4 Monaten, ja. Was dir auch ein bisschen was darüber aussagt, dass eigentlich genug Geld da war, ja. Stimmt. Wenn man es so richtig macht. Ja. Und nach 7 Monaten hatte ich meinen Puffer. Das heißt, nach 7 Monaten habe ich dann zum ersten Mal wirklich festgestellt, oh, ich muss nicht mehr irgendein Einkommen in diesem Monat nehmen, weil wir haben sowohl das Einkommen, dieses Standardeinkommen, einmal am Ende des Monats gibt es das volle Geld und dann einmal dieses Einkommen, jede Woche ein bisschen was und Variable und am Schluss kommt irgendwas bei raus, was hoffentlich immer ungefähr der Betrag ist. Ja? Und was wir halt immer gemacht haben, wir haben halt am Schluss war mein Gehalt immer am Ende noch so das, wo den restlichen Puffer für diesen Monat gemacht hat, so am 31. noch so, wir gleichen mal aus, was noch gefehlt hat. Und der Rest kommt in den nächsten Monat. Und es war irgendwann plötzlich nicht mehr erforderlich. Ja. Mhm. Und dann hat sich immer weiter graduell dahin verschoben, dass auch selbst das Einkommen, das am 3. des Monats gekommen ist, für diesen Monat nicht mehr relevant war, weil sowieso schon alles budgetiert war und alles auf Null war, in Anführungszeichen. Also alle Kategorien aufgegangen sind. Und dann fängt es an, Spaß zu machen. Ja. Weil du dann halt wirklich dich am 31., nachdem mein Gehalt kommt, hinsetzt und sagst, das haben wir verplant, wir haben 150 Euro mehr, als wir gedacht haben, was machen wir denn damit? Ja. Und das sind dann spaßige Budgetverhandlungen. Und jetzt machen wir Nachrichten, danach habe ich noch mindestens 3 Fragen an dich. Okay. Bleib dran. Ihr hört den Blue Moon auf Fritz und seid eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110. Der Christian ist sowas ähnliches wie mein Gast. Wir haben uns vorher abgesprochen, dass er den Anfang der Sendung mit mir zusammen hier bestreitet. Es geht nämlich um Geld und da konkret um euren Umgang mit dem Geld, sofern der vorhanden ist, beziehungsweise vorhanden ist er irgendwie schon. Seid ihr in der Lage, tatsächlich euer Geld so zusammenzuhalten, dass ihr am Monatsende mindestens auf Null seid oder sogar ein bisschen Geld übrig behaltet? Oder ist am Ende des Geldes immer noch sehr viel Monat übrig? Wie macht ihr das, beziehungsweise woran scheitert ihr? Würde mich mal interessieren. 0331 70 97 110. Fritz. Blue Moon. So, alle, die gerade versucht haben anzurufen, nochmal versuchen, weil Scarlett jetzt wieder draußen ist und ans Telefon gehen kann. Die ist nämlich in Personalunion hier der Einbeinige und unsere Nachrichtensprecherin. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Es geht ums Geld heute Abend, beziehungsweise den korrekten Umgang damit oder den halt nicht so korrekten Umgang damit und wie wir den korrekten Umgang damit erlernen können. Am Telefon ist der Christian, der den korrekten Umgang mit einer Software erlernt hat, mit der ich das auch erlernt habe, nämlich You Need a Budget, YNAB genannt. Du bist doch noch am Telefon, oder? Ich bin auch da. Ja, super. Wie viel Zeit wendest du eigentlich dafür auf? Weil du sagtest, am Monatsende setze dich dann hin und... Ja, und auch jeden Tag. Aber das ist auch nur, weil es mir Spaß macht inzwischen. Also, Nerd. Bitte? Nerd. Ja, zugegeben. Du musst, also wo fangen wir denn an? Also das Budgetieren selber, das geht irgendwann schnell. Du weißt ja irgendwann deine Kategorien, du weißt irgendwann, wie viel Geld ist da, du machst einfach, nimm mir das vom Vormonat wieder drauf. Das heißt, du hast im Monat vielleicht mal 15 Minuten, die du irgendwie mal so drüber gucken musst und sagen musst, na, damit geht diesmal nicht aus oder oh, ich habe 400 Euro zu viel, was mache ich denn jetzt damit? Riesenprobleme, die man gerne haben möchte. Und Sagst du der Software, also du hast ja so die Möglichkeit, dann am Ende des Monats zu sagen, übertrag alles in den nächsten Monat. Welchen Wert überträgst du da oder machst du jede Kategorie immer neu? Ich fahre immer 2 Monate im Voraus. Mhm. Weil ich ein Template habe, wie wir es vorhin genannt haben, wo ich gesagt habe, okay, das ist eigentlich so dieser Standardwert, den ich immer haben will. Und das heißt, der wird immer im 2 Monate Voraus, Ding steht der immer automatisch schon drin. Ah, ja. Und immer dann, wenn ich quasi schon weiß, wie viel Geld ich in diesem Monat habe, sprich in der letzten Woche des Monats oder am 31., wird dann eben dieses Template überschrieben mit den tatsächlichen Werten, die dann am Schluss übrig bleiben. Da bleiben natürlich viele Werte, so wie sie sind. Wieder Thema Autoversicherung mit 50 Euro, warum soll ich die anpassen? Aber so Kleinigkeiten werden halt verändert. Mhm. Und ich mache aber schon einen Monat vorher, packe ich schon einen ganzen Monat vorher. Also momentan hat der Juni zum Beispiel schon bei mir jetzt minus so und so viel 1.000 Euro, weil natürlich dafür noch kein Geld da ist, aber das mein Standard-Template ist. Aha. Genau. Und weil du gesagt hast, wie viel Zeit finde ich da drauf, das ist die eine Geschichte. Und wie gesagt, es macht meistens Spaß, außer in den dämlichen Monaten. Und die zweite Geschichte ist dann eben dieses Nachvollziehen, was auf dem Konto passiert. Denn YNAB selber hat auch natürlich eine Kontoführung im Hintergrund, die musst du ja im Prinzip haben, weil du ja irgendwie wissen musst, wie viel Geld ist eigentlich da. Ja. Das heißt, du musst auch jede einzelne Bewegung auf dem Konto, und Konto ist hier sehr frei zu sehen. Das kann natürlich ein Girokonto sein, das kann eine Kreditkarte sein, das kann aber auch dein Portemonnaie sein. Jede einzelne Bewegung darauf musst du buchführen drüber. Mhm. YNAB hat, glaube ich, da hätte ich mich jetzt besser vorbereiten sollen, ein paar Funktionen, wie man das quasi automatisiert aus den Online-Portalen runterbekommen kann. Ich glaube, der kann irgendwie QIF oder was es da an komischen Formaten gibt, kann er irgendwie einlesen und damit arbeiten. Mhm. Ich persönlich mache es nicht, weil ich gerne weiß, was passiert und gerne mir dieses wohlige Gefühl im Bauch habe, dass ich diese Kontobewegung vorher gesehen habe und das Geld dafür da war. Ja. Das heißt, ich habe jeden Morgen, besteht so mein Morgen beim Frühstück drin, kurz das Ding aufzumachen, zu gucken, was ist gekommen und diese drei Kategorien kurz zu übernehmen, beziehungsweise dann zu sagen, diese Recurring, also man kann bei YNAB auch sagen, passiert jeden Monat, passiert alle halbe Jahr und so weiter, also schon vorher einspeichern, zu sagen, yep, ist passiert, yep, ist abgebucht, wunderbar, setzt die Kategorie auf null runter. Mhm. Und das mache ich alles von Hand. Und das stört mich aber auch nicht. Das ist schön. Das heißt, also wenn du danach gehst, sind es jeden Tag 5 Minuten. Und nach jedem Einkauf trägst du dann, also ich jedenfalls. Richtig. Okay. Das kann ein bisschen nervig werden, zugegebenermaßen. Und irgendwann ist man dann der komische Kerl, der grundsätzlich beim Essen automatisch sein Handy zückt und Sachen eintippt. Ja? Ach so, ne, also so krass bin ich dann nicht. Also ich versuche dann entweder mir das zu merken oder was ich mir jetzt angewöhnt habe, ich nehme auf einmal die Bons mit. Genau. Das war früher immer so, ja, Bon brauche ich nicht. Und mittlerweile so, wollen Sie den Kassenzettel? Ja, ich hätte gerne den Kassenzettel. Und dann nehme ich den Kassenzettel mit, stopfe den in die Hosentasche und irgendwie, wenn ich abends nach Hause komme, kippe ich das aus und trage es nach. Ja, ich würde dir auch empfehlen, es jeden Tag zu machen. Also wie viele verzweifelte Sessions wir schon hier hatten, wo wir versucht haben nachzuvollziehen, warum jetzt genau 7,43 Euro fehlen und wo die nochmal sein könnten. Mhm. Das kann sehr nervig werden auf Dauer. Ja, also deswegen mindestens jeden Tag nachführen. Ja, ja, das mache ich auch. Ja. Ja, mhm. Ja. Begibt man sich, also du machst das jetzt seit 2 Jahren, würdest du scheitern, wenn du damit aufhörst? Also begibt man sich in die Abhängigkeit dieser Software? Ich möchte nicht mehr aufhören. Momentan sehe ich für mich keinen Grund. Das sagen die Raucher auch, weißt du? Ja, aber bei mir ist ja, okay, gut. Ja, jein, also wie du, bei mir ist es so ein bisschen pathologisch, ja, also ich habe wirklich das Problem, wie wir ja schon vorhin festgestellt haben, dass ich mich selber bescheiße, momentan in meinen eigenen Kategorien, ja. Mhm. Worin es aber essentiell geholfen hat, ist festzustellen, wofür brauche ich eigentlich mein Geld. Ja, also du machst dir ja normalerweise keine Gedanken, du schließt hier mal ein Abo ab, du machst da mal was, du weißt, auf dem Konto ist genug Geld, passt schon irgendwie. Ja, aber diese Übung ganz am Anfang, alles durchzugehen und zu sagen, das sind Werte, die müssen dann und dann da sein, das Geld muss da sein, wie viel gebe ich eigentlich im Jahr aus? Der Wert ist erschreckend, ja, kann mir jedes Mal ein Ferrari kaufen, aber egal. Diese Geschichte, die ist wirklich interessant, wo du da stehst und sagst, das ist wirklich, das Geld brauche ich. Und das kann ich nicht einfach ausgeben, nur weil jetzt auf dem Konto so und so viel Geld ist. Ja. Ja. Und das hat geholfen. Und wenn ich tatsächlich jetzt vor die Wahl gestellt werden würde und ich wüsste nicht, warum es passiert, diese Software nicht mehr benutzen zu dürfen, würde ich wahrscheinlich kritischer sein bei jeder Ausgabe und würde immer drüber nachdenken, was noch auf dem Konto sein muss als Puffer und so weiter. Aber es wäre mühselig verglichen dazu, das einfach jetzt weiter so zu führen. Wobei ich mir ja jetzt auch schon alleine durch diese Software so eine seltsame Art von Geiz, also Geiz ist falsch, aber so eine, also ich denke viel stärker darüber nach, ob ich jetzt nochmal Geld ausgebe oder ob nicht, obwohl ich es habe. Ist doch gut. Ja, ja, klar, ich finde das nur so sehr faszinierend, damit hätte ich nicht gerechnet. Gibt es eigentlich Alternativen? Hast du dir mal Alternativen dazu angeguckt oder bist du einfach direkt da drauf gekommen und hängen geblieben? Ich bin da drauf gekommen und hängen geblieben, weil mir die Logik sofort gefallen hat. Es gibt so ein paar Leute, die irgendwie sagen, ich glaube, Mint ist noch irgendwie so eine Geschichte, die man machen kann, die irgendwie webbasiert ist. Ich kann dir aber leider überhaupt nichts dazu sagen. Da gab es auch irgendwie ein paar Vergleichsportale dazu. Und ansonsten, was ich sonst nur so gesehen habe, geht halt alles in diese, was du vorhin schon genannt hast, diese Tracking-Geschichte. Was habe ich denn ausgegeben? Ja. Mhm. Und das quält man nicht, weil das hilft mir ja nicht. Ja, es hilft mir ja nicht zu wissen, dass ich jetzt diesen Monat 400 Euro da ausgegeben habe, wenn ich nicht weiß, kann ich es mir leisten oder kann ich es mir nicht leisten. Mhm. Ja? Das heißt also, diese forcierte Planung, das ist das, was du zur Verfügung stehst, das ist für mich das Wichtige. Und ich glaube, das kann keine andere Software, aber ich lasse mich gerne als Besseren belehren. Ja, ich auch. Also ich wüsste das auch nicht, aber ich habe auch keine andere angeguckt. Also ich habe halt, wie gesagt, jede Menge Apps ausprobiert. Eine Freundin sagte dann, ja hier, you need a budget, guck dir das doch mal an. Ja, und dann lag das wirklich ein Jahr lang rum. Mhm. Ja. Kann man das eigentlich auch mit einer Excel-Liste selber machen? Ja, ne? Das hat so angefangen. Der Kerl, der das entwickelt hat, hat am Anfang Excel genommen und hat selber gemacht. Und hat dann daraus eben das ganze Ding entwickelt. Ich glaube, du musst schon echt ein Excel-Pro sein, um das zu machen. Weil es ist im Prinzip nicht viel, klar. Und du kannst alles irgendwie machen. Und die Grundlogik ist einfach. Schwierig wird es dann nur, das durchzuhalten und dann eben zu sehen, was sind so die Sonderfälle, also was hat er denn alles so, also wenn du Geld wieder abbuchst von der Kategorie, dass dann Excel richtig reagiert, ich glaube, also ich hätte Angst vor den vielen Formeln und irgendwo dann Copy-Paste-Error in den Formeln zu machen, am Schluss würde mein Budget überhaupt nicht mehr stimmen, ja. Da vertraue ich lieber einer Software. Aber klar, wer die, ist nicht ganz billig, wer die, was ist denn inzwischen, $60 weiß oder es, was? Ich weiß es ehrlich gesagt wer nicht. Wer die sparen will, klar kann das auch anders versuchen. Das Schöne ist, also was, wo sie quasi dich selber dazu zu zwingen, das mal genauer anzugucken. Die Software hat 34 Tage Testversion. Das ist halt super. Was nach einer merkwürdigen Zahl klingt. Das ist einen Monat durchgespielt. Genau. Der Trick dahinter, also ich glaube, dass der Trick dahinter, ich habe es nirgendwo gesehen, ob das tatsächlich so ist, der Trick dahinter ist, dass sie dir dann sofort sagen, ja pass auf, jetzt ist der erste des Monats, du kannst diese Software einen Monat und noch 4 Tage benutzen. Das heißt, den Preis der Software, dann nimmst du jetzt 50% des Preises und budgetierst in diesem Monat 50% des Preises und budgetierst im nächsten Monat. Das heißt, du lernst schon, dass du es nicht den Gesamtbetrag sofort haben musst. Ja. Sehr gut. Also das ich habe direkt gedacht so, nee, komm, ich mach das jetzt. Und hab das gekauft und gehabt, dass es funktioniert hat. 60 US-Dollar kostet. Ja. Aber das ist auch alles, was es kostet. Also die kommen dann auch nicht und wollen noch was danach haben und ein Abo und sonst wie was. Ne? Da ist kein Abo-Preis obendrauf, was andere haben. Also das ist da nicht so. Das ist schön. Die iOS-Apps, so, die wir jetzt vorbereiten müssen, die haben früher mal was gekostet. Ich glaube, inzwischen sind sie umsonst. Da bin ich auch überfragt jetzt. Ja, aber ich meine iOS, 3,50 Euro. Ja, also, eben. Also das ist ja kein trinkt da mal keinen Kaffee. Ja. Ja, jetzt habe ich überhaupt keine klugen Fragen mehr an dich. Das tut mir leid. Ja, mir auch. Dann muss ich aufhören zu reden. Haben wir über irgendwas zu reden vergessen? Lass mich meine Liste durchgehen, meine schlaue. Nö. Gut. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Wir reden über Geld bzw. den Umgang damit und das Budgetieren von Geld. Vielleicht hat ja der ein oder andere von euch eine Frage an Christian, der sich wirklich anscheinend bis ins kleinste Detail in diese Software reingenördet hat bzw. den Umgang mit dieser Software reingenördet hat. Kann man die an irgendeiner Stelle besser machen eigentlich? Also wo sagst du regelmäßig so, Scheiß hier? Ja gut, das ist ein technisch, das ist eine Geschwindigkeit, das Ding ist ein bisschen lahm. Also könnte besser sein, könnte mehr plattformabhängig sein, also mehr der Plattform, ist halt so eine plattformübergreifende Framework, das dahinter steckt. Das heißt, unter Windows nicht schnell, unter Mac nicht schnell und so weiter. Stimmt, sind nirgends schnell. Ja. Aber genau, aber okay, jetzt gehen wir sehr ins Detail und in die Nerdwelt wieder rein. Was die Logik selber anbelangt, finde ich die sehr, sehr gut, so wie sie ist. Da kann ich mit leben. Ich meine, ich habe versucht, meinen Vater zu überzeugen damit und da wäre halt schön, wenn es eine deutsche Version gäbe. Okay, gibt's momentan nicht. Schade. Aber es hat irgendwie 20 Begriffe. Es schwirrt so ein Excel-Sheet rum, in dem englische Begriffe ins Deutsche übersetzt werden, damit du damit zurechtkommst. Müsste mal gucken, das findet man irgendwo im Internet, hat jemand mal geschrieben. Und damit kann es auch jemand nutzen, der wirklich kein Wort Englisch versteht. Aber das sind so die einzigen Dinge, die mir persönlich fehlen. Christian, ich danke dir. Kein Problem, heute gerne. Ein schönes Wochenende. Ebenfalls. Danke, tschüss. Ja, 0331 70 97 110, wir reden über Geld. Ich wüsste ganz gerne, ob am Ende des Monats bei euch noch Geld übrig ist oder ob am Ende des Geldes bei euch noch Monat übrig ist. Und was möglicherweise das Problem ist, das dazu führt, dass es so ist. Oder was das Glück ist, das dazu führt, dass es so ist, wenn am Monatsende noch Geld übrig ist. 0331 70 97 110 und wie immer werden Frauen hier bevorzugt und darum ist Annalena dran. Hallo Annalena. Hallo Holgi. Hast du am Monatsende Geld übrig oder am Geldende Monat übrig? Ich habe am Monatsende kein Geld mehr übrig, nein. Warum nicht? Verdienst du zu wenig oder gibst du zu viel aus? Also ich gebe tatsächlich immer alles aus. Also das, was noch da ist, ich versuche so ein bisschen was im Monat zurückzulegen, habe aber auch grundsätzlich so ein relativ entspanntes Verhältnis zu Geld. Ich habe auch noch aus dem Studium ein paar Kredite abzuzahlen, also die zahle ich auch noch regelmäßig ab. Unterstütze auch einen Teil von meiner Familie noch immer ein bisschen monatlich mit Geld. Deswegen bleibt mir tatsächlich am Ende des Monats nichts übrig, aber auch weil das alles dafür weggeht, sondern vor allem auch, weil ich einfach gerne Geld ausgebe. Auch unvernünftigerweise Geld ausgebe. Wofür? Ja, der nächste unvernünftige Kauf, den ich das kann ich jetzt schon ankündigen, den ich tätigen werde, wird das neue MacBook sein, für das ich dann halt wirklich übermäßig viel Geld ausgebe, obwohl ich es dafür nicht ausgeben müsste, sondern das auch irgendwie anders kriegen könnte, wenn ich kein MacBook haben wollte. Also das sind so ein paar Sachen, das will ich dann aber auch und das ist es mir dann wert. Und du kannst es dir auch leisten, also es ist jetzt nicht so, dass sich das für die nächsten 6 Monate in Dispo treibt. Nee, also es treibt mich nicht für die nächsten sechs Monate in Dispo. Es ist trotzdem immer noch ein unvernünftiger Kauf, weil ich das, ich habe zum Beispiel immer noch keine, nämlich, also ich wohne eigentlich in Frankfurt und habe tatsächlich immer noch keine vernünftigen Stühle um meinen Esstisch rumstehen. Und da kaufe ich mir dann keine Stühle, sondern dann doch was anderes. Nämlich dieses Gerät, was ich irgendwie unbedingt haben will. Aber das sind dann Präferenzen, die man dann persönlich trifft an der Stelle. Du sagtest vorhin, du würdest versuchen zu sparen. Es gelingt dir nicht? ja, es gelingt mir an der Stelle nicht, und das ist halt auch das Problem, was ich glaube, ihr habt eben über YNAB gesprochen. Das ist halt so ein Problem, was ich halt mit YNAB habe. Ich habe YNAB auch ausprobiert. Einfach damit ich wollte gerne mal mehr Kontrolle noch über meine Finanzen haben, habe aber festgestellt, dass es für mich tatsächlich nicht funktioniert, weil ich tatsächlich meine Eltern unterstütze. Mhm. Und wenn da kurzfristig irgendwie kommt, also das ist auch nicht immer der Fall, aber es kann dann mal kurzfristig sein, dass ich dann irgendwie mal ein paar hundert Euro rüberschieben muss. Das funktioniert da halt nicht, weil das kann ich nicht planen. Das kann ich nicht. Doch klar kannst du das planen. Ja, nein, nicht so richtig. Also das hat Hessi eben erzählt. Zumindest in der Anfangsphase. Hessi hat das eben ganz schön erklärt und ich mache das halt auch. Das war Hessi eben, ja. Das war Hessi, ja klar, das war Hessi. Das habe ich auf der Stimme nicht erkannt. Ja, schöne Grüße an Hessi. Man kennt sich. Der macht das genauso, also ich mache das halt auch so. Und zwar mache ich das mit meinen Kommunikationskosten, so, weil die sind immer ein bisschen variabel. Ich weiß, es ist wahrscheinlich nie mehr als so 70 Euro im Monat. Und die plane ich ein. Meistens sind es dann irgendwie, weiß ich nicht, 45 oder 52 oder irgendwie sowas. Und dann bleibt halt ein bisschen was übrig, was ich dann weiter verplanen kann. Aber was du machen kannst, ist, du kannst halt sagen, okay, ich hau jetzt einfach jeden Monat 500 Euro ins Budget für die Unterstützung meiner Familie. Und wenn sie das dann nicht gebraucht haben, kannst du die Kohle ja immer noch anders verwenden. Naja gut, das sieht halt nur am Anfang, wenn man mit diesem YNAB anfängt, sieht das halt echt so übel aus. Das sieht scheiße aus, klar. Ich glaube, deswegen habe ich nicht weitergemacht. Also ich habe es tatsächlich ausprobiert und es hat halt gerade in dem Monat irgendwie nochmal so richtig reingehauen. Und es war halt irgendwie alles, ja, ich habe zu viel Budget verplant. Also ich habe mehr Budget verplant, als ich hatte. Und das war natürlich dann ungünstig. Und deswegen habe ich dann erstmal das wieder weggeschoben. So grundsätzlich habe ich schon ein gutes Gefühl dafür, was ich mir jetzt gerade leisten kann und was nicht. Und ich weiß auch, was über meine Möglichkeiten in dem Moment hinausgeht. Und nehme es halt trotzdem in Kauf. So. Also ich weiß, also wenn ich dann irgendwie sage, okay, ich überziehe jetzt mein Konto bis Dispo-Ende, das ist jetzt nicht so wahnsinnig groß, um solche Sachen zu machen, also irgendwelche Leute zu unterstützen, also meine Familie oder auch Freunde, dann lebe ich dann tatsächlich von der Kreditkarte. Wie gehst du mit Kreditkarte um? Das ist YNAB in YNAB 8, so ein Hessel, den ich irgendwie überhaupt, mit dem ich nicht klar. Kreditkarte und Reisekostenabrechnung. Kreditkarte und Reisekostenabrechnung. Okay, wir müssen Hessi nochmal anrufen. Scarlett, kannst du Christian nochmal anrufen? Scarlett nickt mit dem Kopf. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mache. Also ich kann nur erzählen, wie ich das mache. Kreditkarte, also ich muss kurz mal husten. So, da bin ich wieder. Ich habe mein Budget, es gibt ein Kreditkartenkonto, also meine Kreditkarte hat ein Konto da drin. Wenn ich irgendwas mit der Kreditkarte bezahle, buche ich das von der Kreditkarte ab, sozusagen. Das heißt, ich fahre meine Kreditkarte in der Budget-Software ins Minus, weise aber diese Ausgabe gleichzeitig einer Kategorie zu. Ja, also bestelle mir jetzt mit der Kreditkarte, bestelle ich mir jetzt irgendwie was bei Amazon. Amazon-Kreditkarte, also bestellen wir das bei Amazon, bezahle damit. Genau. So, hab mir jetzt irgendwie einen Mülleimer bestellt, das ist echt wahre Geschichte. Hab mir gerade einen Mülleimer bestellt für 45 Euro, so ein Bio-Trenn-Dings, ne? Okay. Und hab den mit der Kreditkarte bezahlt und hab jetzt einfach in der Kategorie, weiß gar nicht, Haushalt heißt die, glaube ich, in der Kategorie Haushalt, 45 Euro aus dem Budget rausgenommen und gleichzeitig 45 Euro aus der Kreditkarte rausgenommen. Das heißt, die Kreditkarte ist in den Miesen mit 45 Euro und diese 45 Euro sind auch aus meiner Kategorie raus. Warte mal gerade. Also rausgenommen heißt, du hast das als Ausgabe, diese 45 Euro da eingetragen, oder genau. Was meinst du mit rausgenommen? Genau, ich habe jetzt in der Kategorie Haushalt, sagen wir mal 100 Euro und jetzt sind da nur noch 55 drin. Ich kann doch nicht mal mit Zahlen umgehen, wie ich damit Geld umgehen. Jetzt sind da nur noch 55 drin und diese 45 sind jetzt aber nicht, die sind jetzt halt zusätzlich noch als Minus in der Kreditkarte eingetragen, weil das ja irgendwann also noch wieder ausgeglichen wird. Zweimal Minus quasi. Sozusagen. Christian. Ja. Da ist Hallo. Er wieder. Hessi, das ist Annalena. Annalena, das ist Hessi. Ja, man kennt sich. Auf dem Kongress getroffen. Nee, noch nie getroffen. Nie getroffen. Na gut. Nur gehört. Wie machst du Kreditkarten und Reisekostenabrechnungen? Also Kreditkarten müssen wir unterscheiden, ob das jetzt eine echte Kreditkarte ist, diese furchtbaren amerikanischen Dinger, die dir einmal im Monat 5% nur deines deines Minus wieder abziehen und versuchen, dich immer mit Zinsen über den Tisch zu hauen, oder ob das diese schönen Deutschen sind, ich glaube, die heißen eigentlich Debit Card, bei denen man einfach einen Monat lang auf Puffer lebt und dann einfach einmal im Monat wieder auf Null zurückgesetzt wird. Na, es gibt welche, ja, wo du auch sagen kannst, ich will nur 5% abzahlen. Ja, ja, genau, das sind eben die Doofen. Also das, genau. Aber die gibt es in Deutschland auch. Da würde ich mich schon von verabschieden. Das ist ein Recipe for Disaster. Bei mir sind es die echten, also die einmal im Monat mir die Kreditkarte dann wieder auf Null. Genau, und dann ist es ja im Prinzip völlig wurscht. Ich meine, ob das jetzt virtuelles Geld, dass es auf deiner Kreditkarte ist, oder ob das jetzt echtes Geld ist. Wichtig ist, dass du, ich habe vorhin mitbekommen, du hast gemeint, du lebst dann von der Kreditkarte. Das heißt, du lebst dann von Geld, das du noch gar nicht hast. Da musst du halt irgendwann von wegkommen. Ja, das ist schon klar. Genau, das heißt also, klar, am Anfang sieht es ein bisschen blöd aus und ist halt dann so, dass du dann halt irgendwie ins Minus gehst und dass du versuchst, diese Kategorie jedes Mal wieder hochzufahren und so weiter. Aber bei mir ist es jetzt so, wir haben 3 Kreditkarten im Haus und diese 3 Kreditkarten werden halt benutzt und genau wie Holger das gesagt hat, das heißt also, du kaufst das bei Amazon, du buchst es von der Kreditkarte ab, buchst es gleichzeitig von der Kategorie ab, denn in der Kategorie ist Geld drin. Ja. Und wo du es abbuchst, ob du es bar bezahlst, ob du es mit der EC-Karte zahlst, ob du es mit der Kreditkarte bezahlst und dann quasi nirgendwo Geld verlierst, spielt keine Rolle. Die gesamte Summe deiner Konten wird um den Betrag erniedrigt, weil die Kreditkarte dann 45 Euro in den Miesen ist. Und also du machst es dann wie Holgi. Also dass du sagst, du buchst es in der Kategorie ab, wofür du es ausgegeben hast. Also da einmal das Negative und dann bei der Kreditkarte aber auch nochmal. Ja klar, musst du ja. Das ist ja genau der Trick. Also alles, was als Kontobewegung, eine Kreditkartenbewegung ist nichts anderes als eine Kontobewegung. Was als Kontobewegung stattgefunden hat, muss in der Kategorie auch als Minus eingetragen werden. Und ja, es sieht am Anfang saublöd aus, weil du am Anfang das Geld nicht hast. Und du dann immer erst am Ende irgendwie, wenn wieder Geld reinkommt, das wieder dann auf Null setzen kannst und so weiter, auch in den Kategorien, weil dann dein Budget auch immer im Minus ist. Ich weiß, und da ist YNAB nicht perfekt. Sorry, ich wüsste aber auch nicht, wie man es besser machen könnte. Deswegen, um auf die Frage von mir zurückzukommen, keine Ahnung, ob man besser machen könnte. Es ist nicht offensichtlich dann. Aber wenn das Geld da ist, wenn die Kategorie da ist, kannst du eine Kreditkarte handeln wie jede andere EC-Karte oder wie Bargeld. Ich meine, du hast ja mal sehr, sehr intensiv auch über YNAB gesprochen in einer Folge von Bits und so. Ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern. Ich weiß nur, dass du dann damals gesagt hast, dass du irgendwie auch relativ hart an deiner finanziellen Grenze warst. Du bist dann auch damit umgegangen, dass du irgendwie überbudgetiert hast oder hast du tatsächlich dann auf Null budgetiert oder... Klar. Also, womit du anfängst, wenn du anfängst und du hast Minus auf dem Konto oder Minus auf der Kreditkarte, dann hilft dir der YNAB insofern, also helfen ist das falsche Wort, es haut dir quasi die Nase nochmal in den Dreck rein, erklärt dir, wie schlecht du warst, ja, indem sie per Default so Kategorien anlegen, das nennt sich, glaube ich, Pre-YNAB Debt. Ja, also ihr kennt das alle, sehr schön. Ja, ich habe aber keine gehabt, also war halt auf Null die Kreditkarte, darum war ich ganz froh, also ich habe gesagt, ja, ist halt nicht. Ja, good for you, okay. Und was du damit machst, ist, das versuchst du halt langsam wegzubekommen. Das heißt, das Geld, das du da rein budgetierst, das klingt jetzt fies und es stimmt auch nicht ganz, aber das ist halt dann einfach weg. Das heißt, du budgetierst in ein schwarzes, du kategorisierst Geld in ein schwarzes Loch rein. Ja? Schwarzes Loch stimmt auch nicht als Ding, weil dadurch wird ja immer das Minus auf der Kategorie wenig. Also okay, fangen wir mal praktischer an. Die Kreditkarte, du startest YNAB und deine Kreditkarte hat 2000 Euro Minus. Ja? Dann hast du da so eine blöde Zeile, die YNAB dir hinzugefügt hat. Du hast minus 2000 Euro in dieser einen Zeile. Das hast du deswegen da drin, weil dein Budget ja irgendwie auf Null gehen muss. Das heißt, du hast dir von dieser Kategorie, von deiner Kreditkarte 2000 Euro geliehen, um dein Budget funktionieren zu machen. Ja? Das Geld ist aber nirgendwo da. Du hast die Kategorie einfach ins Negative laufen lassen, so wie ich gerade mein Privates ins Negative laufen lasse. Und du musst jetzt dafür sorgen, dass dieses Ding langsam auf Null kommt. Das heißt, du kannst da gerne noch mehr drauf buchen. Aber wichtig ist nur, dass du im Laufe der Monate immer mehr reinbuchst, als du jeden Monat rausbuchst. Das heißt, du kannst jeden Monat dafür 45 Euro Mülleimer kaufen, solange du jeden Monat für 90 Euro wieder zusätzliches Geld reinbuchst. Und dann aber was soll ich denn mit so viel Mülleimern? Ich wusste, dass die Folge kommt. Heute, du bist auch so ein... Egal. Ich bin total billig. Also man muss mir nur so einen schlechten roten Teppich da hinlegen. Der kann auch aus Kunstpelz sein, da laufe ich drüber. Zack. Ich merke schon, ja, muss ich mich dran gewöhnen. Lieber einen guten Freund als eine Pointe verlieren. Also, dass man am Anfang irgendwie negativ budgetiert, ist okay. Mhm. Meinst du? Okay. Ja, wie geht's mit Reisekostenabrechnung um? Das ist das Problem, dass du dann das Gefühl hast, abgeschreckt zu werden und es gar nicht zu versuchen. Und ja, das ist dann ein bisschen nervig. Da muss man einfach durch. Da muss man vielleicht auch jemanden haben, der ihn bei der Hand nimmt und dem du dann genug vertraust, dass du dem die Scheiße zeigst und sagst, wie mache ich denn das jetzt? Ja? Genau, ja. Und dann funktioniert es aber auch. Und du darfst nicht wegschauen. Das ist das, was ich auch am Anfang gemacht habe. Du schaust es dir an, sagst dir, oh mein Gott, drehst dich um und läufst weg und denkst dir, lalalala, nichts ist passiert. Wird schon. Genau. Und ja. Nein, schau dem Ganzen ins Gesicht, hast 3 beschissene Monate vor dir und danach wird die Welt besser. Ich kling jetzt wie dieser Chucker-Mensch, aber... Du müsstest dich noch ein Stückchen weiter vorne an die Rampe stellen und ein bisschen mehr so eine Can-Do-Attitüde einnehmen. Dann würde das, ja. Okay, ich habe jetzt eine Alternativkarriere, wenn es nicht mehr funktioniert. Danke. Wenn das mit dem YNAB nicht klappt. Ja, aber jetzt nochmal ganz ehrlich die Frage, wie gehst du mit Reisekostenabrechnung um? Weil das ist so ein Punkt, die finde ich halt super ätzend. Also ja. Das kannst du halt irgendwie auch schwer voraussehen und das kannst du auch schwer budgetieren und ja. Das ist irgendwie... Annalena, und, du hast Reisekosten, also wenn du für die Firma irgendwo hinreisen musst, legst du das aus und bekommst es dann zurück? Ja, oder, genau. Okay. Ja. Habe ich auch und habe ich in sehr hohem Maße und es kann nervig sein. Da genieße ich jetzt meinen Puffer. Da bin ich ganz offen, das funktioniert nicht für jeden. Für mich funktioniert es. Ich habe eine Kategorie, die ist grundsätzlich auf Null. Das ist Puffer-Reisekosten, so heißt die Kategorie. Wenn ich irgendwas ausgebe, von der NVV-Karte zum Flughafen bis hin zum Hotel und dem Abendessen und sonst was, wird es alles da drauf gebucht. Und das hilft mir aber dann auch zu wissen, was hast du eigentlich alles ausgegeben? Falls dann, um zu gucken, habe ich eigentlich sämtliche Abrechnungen, Dinge an die Dienstreiseabrechnung drangehangen. Boah, wie schlimm sind diese Dienstreiseabrechnungen? Ja, natürlich, genau. Die Hölle, ja. Und dann ist halt quasi diese Kategorie auf Minus. Die kann vierstellig im Minus sein, ja klar. Ja. Netterweise kann ich es mir leisten, das ist das Schöne. Ja, okay. Das heißt, irgendwann kommt dieses Geld wieder rein. Diese Kategorie ist schon seit Monaten nicht mehr auf Null gewesen, weil bis ich mein Geld wiederbekomme, war ich auf der nächsten Reise. Ja. Aber ja, ich kann immer wieder feststellen, genau das. Dass alles, was ich ausgegeben habe, auch wieder zurückkommt. Ja, und das ist einfach für mich nur Track halten oder quasi im Auge behalten, rechne ich alles ab, was ich ausgebe. Und da lebe ich einfach nur vom Puffer, zugegebenermaßen. Ich habe, also meine Reisekosten fallen nicht regelmäßig an, beziehungsweise werden nicht regelmäßig ausgeglichen, sondern ich habe jetzt, weiß ich gar nicht, im ersten Quartal dieses Jahres 150 € Reisekosten gehabt und ich weiß, ich werde im zweiten Quartal des Jahres bestimmt an die 600 € Reisekosten haben. Und ich habe halt ein Konto, auf dem spare ich ohnehin für meine Einkommensteuervorauszahlung. Und über das wickele ich das auch ab. Das heißt, ich mache die Reisekostenauslage, mache ich eigentlich von dem Geld, was ich ohnehin auf diesem Konto für die Einkommensteuervorauszahlung gespart habe. Das fliegt auch einfach raus. Das ist das ist nicht bei mir im Budget mit drin. Sondern sobald ich eine Einnahme habe, fällt von dieser Einnahme aus. Also ich nehme 1.000 € ein irgendwie, dann nehme ich davon sofort 500 und schmeiße die auf das Konto, wo die Steuern sind und verbuche in meinem Budget aber auch nur eine Einnahme von 500. Das heißt, ich habe dann auf diesem anderen Konto 500 € liegen, davon kann ich 120 € Reisekosten bezahlen. Die kriege ich dann irgendwann zurück und gleichzeitig zahle ich von diesem Konto auch die Einkommensteuervorauszahlung alle 3 Monate, also pro Quartal muss ich die bezahlen. Das heißt, im Grunde habe ich noch ein Schattenkonto, wenn man so will, nebenbei laufen, das in mein Budget überhaupt nicht mit einfließt. Das ist natürlich, also aus der Nicht-Weihnachtssicht, das ist natürlich sinnvoll. Ich würde dich jetzt gerne davon überzeugen, dass du dieses Konto sparen kannst. Warum? Weil du alles, was du darauf speicherst, nämlich die Einkommensteuerrückzahlung, wie auch irgendwelche Puffer für Reisekosten, das ist die kann auch einfach eine Kategorie in YNAB sein. Stimmt, könnte auch eine Kategorie in YNAB sein. Dann machst du eine Split-Buchung, macht 500 in Income, macht 500 auf die Kategorie. Ja. Und das Schöne ist, du sparst dir erstens, falls du welche hast, Kontoführungsgebühren für das Konto. Und zweitens, du hast mehr Puffer auf deinem Hauptkonto. Für was auch immer. Ich sage jetzt nicht, dass ein Puffer sinnvoll ist. Man sollte ihn nicht brauchen, ja, und nicht einrechnen. Ja. Aber es ist einfach auf dem Konto mehr Geld. Und das Geld ist trotzdem, du verbrauchst das Geld ja nicht, das ist in dieser Kategorie drin. Und du freust dich, wenn du es nicht komplett verbrauchst, keine Ahnung, ob der Wert fix ist bei dir oder ob du am Schluss tatsächlich merkst, okay, ich brauche gar nicht so viel. Wenn du nicht so viel brauchst, kannst du am Schluss gegen die Kategorie, gegen Minus rechnen und kannst dir alle 3 Monate ein bisschen was gönnen. Stimmt, gar nicht doof. Ja, aber das ist schon YNAB-apologetisch, so ein bisschen. Ach, wieso? Ja, Entschuldigung. Irgendwann musst du es ja mal lernen. Nein, ja, es ist total sinnvoll. Ich weiß, es tut so weh am Anfang. Ich glaube, deswegen habe ich tatsächlich auch wieder aufgegeben. Was ich halt so heftig fand, waren die... Fixkosten. Zu sehen, was für Fixkosten man hat für so, ne, diese ganzen Web-Services, ne, so, weiß ich nicht, Workflowy, Evernote, das kostet halt alles Geld, das man irgendwie gar nicht auf dem Schirm hat. Das fand ich ziemlich heftig. Nein, das ist, du gehst halt irgendwie so deine Kontoauszüge des letzten Jahres oder letzten anderthalb oder 2 Jahre durch, um alles rauszuziehen, was denn regelmäßig was du regelmäßig zu bezahlen hast, was du aber nicht auf dem Schirm hast, weil es nur einmal im Jahr passiert. Und trotzdem übersiehst du ständig noch irgendwas. In den ersten Monaten war dann halt echt so, dass dann irgendwie, ah, verdammt, da war ich ja noch, habe ich ja noch mit Kreditkarte bezahlt, da kommt ja auch noch was her und so. Das fand ich irgendwie sehr... Es wird weniger. Ja, das ist richtig. Also ich habe das jetzt gar nicht mehr mittlerweile. Ja. Das macht am Anfang dann, ist nicht wirklich, dass es keinen Spaß macht. Ich meine, natürlich ist es dann doof, weil du gedacht hast, du hättest das Geld für was anderes zur Verfügung. Aber es gibt dir immer mehr das Gefühl, jetzt habe ich dann wirklich langsam alles. Jetzt habe ich dann, glaube ich, alles. Ja. Schöne Anmerkung auf Twitter gerade. Genau das, was ihr beschreibt, macht jede ordentliche Firma. Aus dem gleichen Grund. Aber die haben auch jemanden, der das vollberuflich macht dann. Das ist richtig, ja. Ja, und die haben eine riesige Software, die das macht. Ich glaube, bei mir kommt auch noch dazu, dass ich so einen grundsätzlichen Unwillen habe, mich mit Geld beschäftigen zu müssen. Woher kommt das? Von zu Hause. Also aus dem Elternhaus tatsächlich. So dieses, ich bin relativ privilegiert aufgewachsen an der Stelle, so dass da irgendwie das Geld war halt irgendwie nie ein Problem. Mhm. Und ich habe nicht gelernt und ich habe da auch echt so einen grundsätzlichen Unwillen immer noch. Ich merke das so, wenn ich dann so Kontoauszüge und irgendwie Rechnungen und so, das finde ich irgendwie alles immer total nervig. Diesen Unwillen, mich mit Geld zu beschäftigen. Ich will mich mit diesem Thema nicht beschäftigen. Ich möchte, ich weiß, was ich verdiene und ich habe ein grundsätzliches Gefühl dafür, wie viel ich, also ich habe auch ein grundsätzliches Gefühl dafür, wenn ich zu viel ausgebe, das merke ich, das weiß ich dann schon, aber ich will mich damit nicht auseinandersetzen. Das ist so, nee, ich mag das einfach nicht. Und dieses YNAB ist halt dann so in your face, ja. Das ist an der Stelle halt echt für mich eine große Überwindung, mich damit auseinandersetzen zu müssen. Aber das ist halt auch nur einmal dieses in your face, weil ab dem Moment, wo dein Budget einfach läuft, ist das irgendwie so eine Beiläufigkeit. Zumindest habe ich den Verdacht. Sag du mal was, Hessi. Ja, geht mir genauso. Ich meine, ich möchte ein bisschen von dieser Werbesendung runterkommen, dass hier Weihnachten ja, toll ist. Ja, ich habe hier auch ein riesengroß auf meinen Zettel geschrieben. Alternativen! Und hoffe auch, dass ich gleich noch dazu komme, hier aufzurufen anzurufen unter 0331 70 97 110, um auch mal vielleicht von euch die ein oder andere Alternative dargeboten zu bekommen. Damit wir eben nicht immer nur über diese eine Software reden, die so viel Geld kostet, dass mancher, der nicht genug Kohle hat, sich die gar nicht leisten kann, ne? Das ist ein Problem. Wobei, also, Studenten, glaube ich, können die umsonst haben. Studenten können die umsonst haben, aber guck dir mal einen Harzer an. Ja, ich weiß. Ne? Scheiße. Ja. Also da kannst du es halt vergessen. Also das finde ich halt auch sehr faszinierend. Also ich rufe gerade leider keiner an. Ich wüsste ganz gerne mal, wie man das macht, mit der Hartz IV zu leben. Ja. Ich kann mir das nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ja, da ist halt dann so, dass deine Fixkosten das sind, was du hast. Und dann stehst du da und sagst, diesen Monat ist noch Geld auf dem Konto, ich kann auch einen Kaffee kaufen. Einen Kaffee. Und was ist, wenn die Waschmaschine kaputt geht? Ja, scheiße. Gibt es da nicht Anträge, die man dann ausfüllen muss? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ja, ich weiß es leider auch nicht. Wir sind alle zu privilegiert. Ja. Und an der Stelle auf jeden Fall. Die Unprivilegierten hören gerade nicht zu oder rufen nicht an. Dabei fände ich das wirklich mal interessant, weil wenn du irgendwie, weiß ich nicht, wenn du, keine Ahnung, 3.000 Euro im Monat verdienst, ist das ja überhaupt kein Problem. Mhm. Ne? Aber was ist, wenn du nur, weiß ich nicht, 1.000 verdienst? Ja, aber es ruft niemand an. Von daher können wir weitermachen, YNAB-Werbung zu machen. Also, lass mich auf deine Frage zurückkommen. Dieses in your face, ich meine, es ist natürlich, Annalena, bei dir ist ja auch so ein bisschen diese, du willst dich damit beschäftigen und mein Gefühl ist also von meiner Seite her, man will sich damit beschäftigen, weil man so ein ungutes Gefühl hat, dass es vielleicht doch nicht so toll ist, wie man denkt oder dass man eventuell ein bisschen vorsichtiger sein müsste, wenn man den genauen Status und den genauen alles wüsste. Tatsächlich ist es nicht das, sondern das ist noch nicht mal so dieses, ich wüsste, dass es schlimm aussieht, wenn es da wäre, sondern also wenn ich sehen würde, dass es irgendwie nicht so gut ist, wie ich mir das vorstelle, also dieses gute Gefühl ist es gar nicht. Ich habe einen unglaublichen Unwillen, mich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Also mit diesem grundsätzlichen Geld und ist da und ist nicht da und kann ich mir das leisten und kann ich das nicht leisten. Dieses, das passiert so im Hinterstübchen, aber es ist für mich eine unglaubliche Überwindung, mich damit auseinandersetzen zu müssen. Da musst du halt einen reichen Typ heiraten. Nee, darauf will ich jetzt nicht unbedingt bauen, ganz ehrlich. Sondern das muss ich schon für mich selber in den Griff kriegen. Aber dass das ein Problem ist, das habe ich durchaus schon an bestimmten Stellen dann auch mitbekommen, dass das auch nicht jeder so kann. Ne? Also so dieses, ich will mich damit nicht auseinandersetzen, ist ein Unwillen, der eigentlich das grenzt so ein bisschen an Realitätsverweigerung, aber nicht, dass es irgendwie eine, dass ich Angst vor der negativen Realität habe, sondern einfach, es war halt nie ein Thema. So, und das ist, es ist eine super privilegierte Haltung. Ja. Das ist mir durchaus klar, und das ist eine super privilegierte Zeit, die ich da genossen habe, die dann auch plötzlich vorbei war. Ja, also es ist ja nicht umsonst, dass ich jetzt meine Familie unterstützen muss. Interessanterweise ist, obwohl ich aus kleinen Verhältnissen komme, das bei uns auch nie wirklich ein Thema gewesen. Es hat mir nie an irgendwas gemangelt. Ich war Einzelkind oder bin Einzelkind. Ich habe auch immer alles gekriegt. Als ich 15 wurde, habe ich keinen Mofa bekommen, wie alle anderen. Sondern habe das Mofa, also ich werde im September, habe ich Geburtstag, habe keinen Mofa bekommen, obwohl ich es mir sehr gewünscht habe und war ein bisschen sickig. Habe aber Weihnachten danach ein Mofa bekommen, aber ein gebrauchtes. Alle anderen hatten ein neues. Das heißt, meine Eltern haben mir im Grunde jeden Wunsch erfüllt, aber halt ja in dem Rahmen, der ihnen möglich war. Aber das scheint bei mir zum Beispiel so angekommen zu sein wie, ja, ist doch kein Problem. Kann man ja einfach machen, gibt ja alles immer. Ja, aber Holger, du hast doch auch irgendwie so dieses Thema, dass du dich irgendwie mit Geld nicht auseinandersetzen möchtest. Ich habe das bisher nie getan und nicht gemusst. Ja. Ich habe einfach bisher super verdient. Ich habe fette Jahre gehabt. Das war mein großes Glück. Ja. Und die sind jetzt vorbei und jetzt muss ich mich damit auseinandersetzen, weil sonst ruiniere ich mich. Und ich bin halt Freiberufler. Ja? Ich ruiniere mich halt nicht so, dass ich dann irgendwie die Bank sagt, so hier, dein Konto ist jetzt gesperrt. Und ich sage dann, ja gut, dann gib mir mal einen Konsumkredit und dann schulden wir um und dann stotter ich ab oder so. Sondern meine Schulden sind beim Finanzamt. Ja, und das ist nochmal, das ist ein ganz anderer Verein. Also die haben, ne? Also da hört man ja Geschichten, die schicken dir da Knochenbrecher vorbei. Ne, aber also das ist halt mit denen, du willst halt keine Schulden beim Finanzamt haben, weil, ne? Das ist halt das Finanzamt. Das ist auch unangenehm, ja. Ja. Und darum bin ich gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen. Und es hat mich dann auch irgendwann, und dazu musste ich aber auch so alt werden, wie ich bin, angefangen zu nerven, dass ich immer irgendwie das Gefühl hatte, dass ich mein Leben an der Stelle nicht unter Kontrolle habe. Ich habe mein Leben sowieso schon nicht unter Kontrolle und dann noch nicht mal auf dem Konto, wo es eigentlich sehr leicht nachvollziehbar ist, weil es nur ein paar Zahlen sind. Also das fand ich irgendwie sehr unbefriedigend. Und ich habe jetzt halt durch YNAB auch noch ein paar andere Sachen, die ich in meinem Leben geändert habe, das Gefühl, mein Leben stärker im Griff zu haben. Also einfach, dass mein Leben mich nicht mehr lebt, sondern ich mein Leben lebe. Und das ist ein sehr, sehr angenehmes Gefühl. Ja, das glaube ich. Also das ist, kann ich gut nachvollziehen. Also mein Leben an der Stelle besteht im Moment eigentlich hauptsächlich so aus Arbeit. Mhm. Und, war bei mir auch so. Dafür hat man dann ja das viele Geld. Ja. Genau. Und das gibt man dann, also gebe ich dann halt auch gerne unvernünftig. Also unvernünftig im Sinne von, ich weiß, dass es in dem Monat möglicherweise nicht so sinnvoll ist, das gerade jetzt zu machen. So. Und dafür wäre natürlich YNAB dann super, weil dann könnte ich solche unvernünftigen Ausgaben machen, ohne dass es mir tatsächlich dann im nächsten Monat wehtun würde. Du könntest sogar eine Kategorie einführen, die heißt unvernünftige Ausgaben. Ja, ja. die wäre sinnvoll. Ich hole mal noch, unser Ruf wurde erhört, ich hole mal noch den Free rein. Hallo Free. Na denn. Free, das ist Annalena und das ist Christian. Annalena, hallo Christian, Free. Das ist Free. Grüß dich. Free ja, ist Harzer. So, grüß dich. Mal richtig hier am Telefon dran. Ja, Holger, du hattest ja so diese, du weißt ja nicht, wie das ohne Geld so. Genau, du bist Harzer. Ich bin Harzer, ja, genau. Wie viel kommt da rein jeden Monat? Oh Gott, weiß nicht, ich lebe ja so in Lebensgemeinschaft und da ist ja noch so ein Kind mit dabei, von daher sind das also praktisch, also Jugendlicher, sondern da sind das zu dritt gerechnet, der kriegt ja noch ein bisschen weniger, weil er nicht 18 ist, sind das, keine Ahnung, irgendwas immer irgendwie so zwischen 1,1 und 1,2 noch was. Zu dritt seid ihr. Genau. Und das kommt praktisch netto rein. Das heißt, davon ist die Miete ist dann schon bezahlt. Miete und Heizung werden, glaube ich, bezahlt, oder? Nee, das ist jetzt für das alles mit Miete und Heizkosten. Ach so. Nun habe ich halt relativ geringe Mietkosten sozusagen, von daher, sonst wäre es halt eben mehr so, ist aber das wäre jetzt schon dann der Regelsatz plus Mietkosten sozusagen. Verstehe, das heißt, es ist dein Nettoeinkommen, als hättest du einen ganz normalen Job und würdest das jeden Monat überwiesen kriegen und musst davon dann alles bezahlen. Genau. Wie viel bleibt da übrig? Und da, warte mal, stopp. Und dann kommen ja nochmal 184 Leute. Momentan sind Kinder älter zu. Mhm. Irgendwie Mitte des Monats so. Immer. Das darf man jetzt auch noch nicht vergessen. Hast du das Gefühl, dass das wenig ist oder ist das ausreichend? Eigentlich ist es, fühlt sich natürlich oft wenig an, aber eigentlich, wenn man vernünftig lebt, ist es im Prinzip ausreichend, weil, ich meine, es soll ja deine Grundsicherung sein und dir nicht irgendwelchen großen Nüsse. Also von daher eben, natürlich ist das Leben mit Luxus schöner und also Luxus ist ja alles, was dir irgendwie bequemlicher oder irgendwie dir annehmlich macht, so. Von daher, aber auch das ist hier und da ja machbar. Du musst natürlich eben knallhart kalkulieren und klar, doch mal, also wenn jetzt meine Waschmaschine kaputt geht, habe ich wahrscheinlich, hätte ich sozusagen auch erstmal ein Problem, hätte ich nicht noch eine zweite Janze rumzustehen, die ich mir, als ich mal, wisse, eben die Chance so hatte, sie zu krallen und den auch glücklicherweise den Stauraum für hatte, die unterzustellen für, wisse, wenn ich sie brauche, wenn meine mal kaputt geht, so, aber ansonsten, klar, da musst du irgendwie schauen, dass du wieder irgendwie jemanden kennst, den du irgendwie im Verwandtenkreis erstmal anpumpst, so, und dann bist du erst wieder mal ein halbes Jahr oder so beschäftigt, so, damit die abzubezahlen, so, weißt du? Das heißt, von Amts wegen gibt es keine Möglichkeit, dann eine neue Waschmaschine zu kriegen, weil Hessi sagt denen, da kann man da nicht... Das ist ja in seinem Regelsatz, ist da ja für was vorgesehen, genauso wie für Fahrradersatzteile irgendwie oder so, also, oder auch überhaupt für ein Fahrrad, ich glaube, 1,18 Euro oder 2 Euro noch was oder sowas, gibt da so eine lustige Aufschlüsselung, doch, wie sich die da hinter dem Hartz IV letztendlich mal gedacht haben, so, weißt du, für was, wie, was hier eben so, also da ist ja alles genau bis auch eben auch für über Hygieneartikel, Klamotten, also eigentlich halt eher Essen, Trinken, in deine Internetkommunikation und so, ist da ja alles für alles sozusagen innen drinne was vorgesehen. So. Und von daher, nee, gibt es manchmal so Notfälle, wo du dir mal ein Darlehen von denen kriegst, aber das sind dann so die Energieschichten oder wenn du Gas irgendwie verpeilt hast, so irgendwie halt. Aber ansonsten, nee, und ansonsten musst du halt so sehen, dass du halt irgendwie so dann noch irgendwie unter der Hand irgendwie zu was kommst, so. Das ist wahrscheinlich auch das sinnvollste Wirtschaftsmodell, das du machen kannst, wenn du auf Hartz IV bist, noch irgendwo schwarz arbeiten zu gehen. Eventuell ist das sogar das sinnvollste Wirtschaftsmodell, das man überhaupt machen kann, Hartz IV und Schwarzarbeit. Nee, weil das Wiese ist ja, ich habe ja eine Zeit lang auch Tageszeitung, bin ich ja aufgefahren, also so auf 400-Euro-Basis. Mhm. Und selbst da ist es ja dann so, dass da eben dementsprechend gemauschelt wird, dass das also eben nicht alle Dinge gerechnet, weil dann würden sie keinen finden, der das machen würde, sozusagen, so, weißt du, dann noch dafür. Weil dann würdest du irgendwie sozusagen, irgendwie, was soll das, sind jetzt aktuell, keine Ahnung, 150, 200, ich weiß nicht, also halt, du war mal so ein Gewunker zwischen 100 und 150, die du halt behalten konntest dann davon, so. Und, je nach Jobcenter und, das ist ja dann halt auch nicht die Welt letztendlich, so zumal ich an sich eigentlich den Ansatz verstehen kann, aber das natürlich dann auch wenig Anreiz irgendwie bietet, überhaupt den sozusagen den Hartz-IV-Empfänger mal wieder dazu zu kriegen, in eine Art Regelleben reinzukommen, also in halt irgendeinen Lebensrhythmus zu bewahren. Weil die Schwierigkeit hast du ja auf jeden Fall irgendwie so. Wenn du nicht mehr mit dem Wecker aufstehen musst, verlernst du es irgendwann. Richtig. Oder schaffst dir halt selber Gründe, weshalb du, oder eben auch ohne Wecker, aber halt trotzdem zu einem bestimmten, ja, also dass du noch ein halbwegs normales irgendwie ist, hast dabei ja, ohne würdest du das irgendwann zwangsläufig verlernen, würde ich mal behaupten, mit der Zeit. Also ich glaube, da ist keiner dann vollfeilt so. Und natürlich gibt es ein angenehmeres Leben, aber du kannst halt eben, aber der einzige Vorteil, den du halt hast, ist so, du musst halt auf eine Menge Materielles verzichten, hast aber dafür natürlich eine Menge Zeit einfach für dich, die ja wiederum schwer bezahlbar ist. So. Ja gut, also, jemand wie du ist in der Lage, die zu füllen, aber das ist nicht unbedingt jedem gegeben, oder? Das stimmt natürlich, zumal wenn man es jetzt gerade so auch so auf so Reflexion von sich selbst oder sowas bezieht, weil das ist ja auch die Situation, was du ja oftmals heutzutage ja auch schwer ist, dir eigentlich überhaupt dich nochmal die Ruhe und die Zeit zu nehmen, für um nochmal dazu zu kommen, dir überhaupt dich selbst anzuschauen und zu überprüfen und so, weißt du, um festzustellen, was für ein Wahnsinn du vielleicht gerade mal wieder, also wo du dein Leben mal wieder überall gerade nicht unter Kontrolle hast, obwohl du dachtest, du hast es sozusagen. Aber stimmt schon, natürlich muss man auch dafür, da ist auch nicht jeder der Mensch für, da hast du natürlich auch recht, ja. Führst du irgendwie ein Haushaltsbuch oder sowas oder schafft ihr es, das Geld tatsächlich so einzuteilen, dass ihr über den Monat kommt, ordentlich damit? Nee, das liegt aber auch immer daran, dass ich, wenn ich angefangen habe, ein Haushaltsbuch zu führen, habe ich einfach nur zu deutlich gesehen, wo überall die Lücke sozusagen klafft, die ich mir in den Kopf machen muss, zu füllen. Und wenn mir das zu deutlich bewusst ist, macht mich das irgendwann depressiv. Also von daher, es ist schon ein gewisses Einteilungssystem und dann wird auch ein gewisses Vorratswirtschaften betrieben sozusagen, so an bestimmten Punkten. Und der Rest ist halt irgendwie, ich habe mal im Film erstmal diesen schönen Spruch so, ist mal scheiße, wenn am Ende des Geldes der Monat noch so lang ist. So. Und in diese Situation tritt natürlich öfters auch, oder tritt dann einfach auch mal ein, gerade wenn du irgendwie dann halt doch mal wieder irgendwie, ja, die Jeans des Kindes zerrissen ist und du mal wieder eine neue brauchst, ohne dass es gerade eingeplant war oder dafür einfach ja nicht gerade Geld da wäre, dann musst du halt dafür manchmal ja auch dann einfach da sein und dann musst du dir jetzt den Kopf machen, wie du sozusagen. Aber was damals galt, gilt ja auch noch heute, wenn du genau hinschaust, liegt das Geld ja letztendlich auf der Straße, also musst du dich dann halt mal nur ein bisschen anstrengen und danach bücken, so, weißt du? Ist dann vielleicht auch nicht immer angenehm, aber gut, einen Job zu haben ist ja auch Arbeit, also von daher. Aber klar, würde ich es mir aussuchen können, dann würde ich natürlich bestimmt auch. Aber gibt halt einfach, ich habe es glücklicherweise geschafft, mir über bestimmte Sachen ja keine Gedanken sozusagen zu machen, was wahrscheinlich auch nicht gut ist. Aber andererseits, wenn du eh nicht in der Lage bist, sie dir zu machen, machst du dich damit ja nur fertig. Weißt du, ich sag so Hashtag Altersversorge oder Hashtag Rücklagenbildung. So, weißt du? Das sind alle Gedanken, die muss ich mir keinen Kopf machen. Weil das kannst du gar nicht, ne? Nee, richtig, also muss ich mir darum auch keine Gedanken machen. Von daher lebe ich damit natürlich ein Stück weit sorgenbefreiter, weißt du? Ich muss mir auch keine Gedanken um eine Steuererklärung machen, weil eben in der Liga spiele ich eh noch nicht so, wo das hinkommt, dass ich die eine machen müsste oder dass ich für mich irgendwie rechnen würde. So. Also von daher sind alles so Sachen, die dich natürlich dann dementsprechend aber ich habe halt eine positive Lebenseinstellung dazu, von daher kann ich immer da noch, werde ich mir schon irgendwie ist im Kopf, mache ich mir darum, dann, wenn es soweit ist, und dann wird sich schon eine Lösung finden, gehe ich mal von aus. Und bis jetzt, wenn ich so rangegangen bin, hat das auch irgendwie immer funktioniert. Klar, vielleicht nicht eben sonderlich lukrativ oder so, aber irgendwie durchkommen werde ich schon, sag mir immer so, weißt du? Ja, Annalena, Christian, ihr könnt auch ruhig mit Free reden, ne? Also nur, falls ihr irgendwie... Ne? Aber ich finde das erstmal ganz interessant zuzuhören einfach. Okay. Weil es irgendwie schon nochmal ein anderer Einblick ist, was ich hatte. Ich hatte tatsächlich auch kurz nach dem Studium in ein paar Monate, wo ich da noch bei meinen Eltern war und dann auch Hartz IV angemeldet habe. Ich allerdings auch in einer etwas privilegierten Behandlung, glaube ich, dem Ganzen unterzogen wurde, obwohl ich es schon als eine sehr, sehr unschöne Prozedur empfunden habe. Also wenn man damit länger klarkommen muss, vor allen Dingen auch, dass sie einem halt auch ständig auf die Finger schauen und einem auch ständig, also wie gesagt, ich wurde noch privilegiert behandelt, insofern, dass man mir ganz gute Chancen eingeräumt hat, dass ich dann den Job kriege, den ich dann auch gerne haben möchte. Aber das ist schon nicht schön. Also überhaupt diese ganze Prozedur des Anmeldens und so weiter, deswegen an der Stelle bin ich dann auch erstmal ruhig, weil es auch einfach eine schwierige Situation ist. Also das kann ich durchaus ein Stück weit nachvollziehen, ja. Ja, Jobcenter-Besuche, das ist mal das andere. Aber das Schöne ist ja, das Miese ist ja, dass du natürlich die in der Position sind, dich manchmal zu Sachen zwingen zu können oder versuchen zu können, wie sie wollen. Aber wenn du ihm wiederum andererseits den Job, also den meisten irgendwie dann auch mal eiskalt klar machst, ja, aber weißt du was, und selbst wenn du mir jetzt 30% erstmal Sanktionen gibst, ist mir das ideal, irgendwie werde ich schon noch irgendwie über die Runden trotzdem noch kommen, dann lache ich trotzdem drüber, so mache ich dann lieber, dann streiche mir lieber die 30 als das so. Dann haben sie, dann kannst du wieder immer auf einer ganz normalen, vernünftigen Basis teilweise mit den Leuten reden, weil sie dann auch begriffen, weil sie ja dann eben ihr Druckmittel so ein bisschen dann wieder verloren haben. So. Aber man muss natürlich auch in der Lage sein, das dann mal durchstehen zu können. Da ich allerdings in der dämlichen Situation war, auch wirklich auf mein damaliges Arbeitslosengeld 1 über ein halbes Jahr warten zu müssen, weil immer irgendwelche Akten nicht und dit und bla. Und letztendlich waren sie einfach nur zu blöd, den Mietvertrag zu lesen, die ganz unten drin stand. Muss ich dieses halbe Jahr ja trotzdem auch irgendwie Frau und Kind durchbringen, sondern muss ich mir so auch was einfallen lassen. Also von daher, und wenn du das Argument dann immer bringen kannst, dann sind die eben sofort eh wieder, also sind die schon wieder relativ hoch zu zähmen, sag ich mal. Und lassen dich halbwegs raus aus ihren Idiotiespielchen, die sie ja da haben und machen müssen, sprich irgendwie, ja, wir müssen mal gerade Geld für dit und dit ausgeben, so. Und dit ist allerdings das Einzige, was ich immer so faszinierend finde hier in unserem Land, ist, dass wenn du dir überlegst, wie wenig der Hartz-IV-Empfänger bekommt von dem, was der Hartz-IV-Empfänger letztendlich den Arbeitgebenden kostet im Monat, so. Finde ich es immer erstaunlich, wie dass sich dann trotzdem echt noch so viele finden, dass der als Vierfinger viel zu viel kriegt und der das Problem ist so. Weil ich meine, der kriegt ja nicht mal 10% von dem irgendwie letztendlich wartet. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Naja, du musst ja mal überlegen, also man kriegt so einen Hartz-IV-Empfänger seine. Was sind das jetzt, 300 oder irgendwie 399 Euro, ja. Regelsatz plus seine Miete. Mhm. So, das heißt also, es ist schwer, über 1.000 Euro zu kommen, sag ich jetzt mal. Mhm. Oder so, also, sagen wir mal, du bist jetzt bei um die 1.000 Euro, also die Ecke jetzt erstmal an Kosten sozusagen, also jetzt direkt auf mich verbuchen kann, aber das ganze Verwaltungssystem dahinter plus, so sagen wir einfach, der Wasserkopf und eben die schwachsinnigen Fördermaßnahmen und das alles kostet dich letztendlich, ich glaube, das waren 11 oder 12, ich will jetzt nicht falsch sagen, sondern sag ich jetzt mal 11.500 so, ist das, im Monat. Ja, vor allen Dingen diese ganzen Maßnahmen, die da gemacht werden, das ist ja eine Industrie. Also da wird ja mit Armut sehr, sehr viel Geld verdient, mal wieder. Ja, und das meine ich ja. Das heißt also, 11.500 Euro im Monat so kostet ein Hartz-IV-Empfänger dich sozusagen als Steuerzahler. Weißt du? Und die Zahl würde ich gerne mal genau wissen. Ja. Das grassierte irgendwann mal in den Öffentlich-Rechtlichen durch die Nachrichten. Also ich habe das mal entweder bei euch oder bei Radio 1 gehört gehabt. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, dass das, ob es 11 oder 12 noch was waren, so, aber es war halt auf jeden Fall über 10.000. Und das heißt also, wenn du davon ausgehen kannst, dass so ein Tausender beim Hartz-IV-Empfänger sind es 10% und 90% sind also eben, wie das System auffrisst. Und dann eben finde ich es wirklich erstaunlich, dass es immer noch Leute gibt, die meinen, der Hartz-IV-Empfänger sei dabei das Problem und kriegt zu wenig so. Diese Meinung gibt es ja auf der Straße auch hier und da immer noch. Herrschaften, ich muss die Runde mal beenden, weil ich habe noch ein paar Anrufer in der Leitung hängen hinter euch. Ja, ich hatte eigentlich auch mal ganz anderes zu tun. Dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende, Free. Ja, dir auch. Tschüss, danke. Alles klar, ciao. Tschüss, hast du jetzt uns Tschüss gesagt oder Free? Ja, keine Ahnung, du hast doch gesagt, du musst die Runde beenden. Ja, genau, ich muss die Runde beenden, genau. Annalena, gesagt, tschüss. Vielen Dank fürs Mitspielen. Schönes Wochenende. Ja, gerne. Ciao. Tschüss. Euch auch. Ciao. Hessi bleibt jetzt einfach dran, weil vielleicht hat ja noch der eine oder andere Fragen zum Budgetieren. Jojo. 0331 70 97 110, falls ihr Fragen zum Budgetieren habt. Heute Abend geht's im Blue Moon um Geld. Christian, also Hessi, ist seit 2 Jahren damit beschäftigt, wie nennt man das denn eigentlich? Haushaltsbuch? Haushaltsplan? Wie nennt man das, was du machst? Sagen wir mal Haushaltsplan, das klingt so schön deutsch, dann sind wir nicht mehr bei Budget. Budget, genau, ein Haushaltsplan zu erstellen und zu verwalten, wie wir eben gelernt haben auf Twitter, jedes ordentliche Unternehmen macht, damit es diesem ordentlichen Unternehmen nicht so geht, wie es Christian und mir gegangen ist, nämlich dass am Ende des Monats auf einmal andersrum, am Ende des Geldes noch Monats übrig, egal, dass wir pleite waren. 0331 70 97 110, der Martin ist dran, hallo Martin. Hallo Holger, hallo Christian. Servus. Martin, sparst du oder gibst du das alles aus? Ich spare eher. Ich gehe immer sehr deutlich im Plus aus dem Monat raus, weil ich einfach sehr wenig ausgebe. Warum? Bist du so anspruchslos oder bist du, denkst du jetzt schon so an die Rente? Ja, von wegen, da habe ich eigentlich gar keine Lust, mich mit zu beschäftigen. Auch wenn meine Mutter immer sagt, ich müsse mal was für Altersvorsorge und so tun. Ich glaube, ich gebe einfach relativ wenig aus, weil ich ziemlich genügsam bin. Ich merke das immer wieder, wenn ich mit meiner Schwester diskutiere, dann sagt die, ja, du musst dir doch mal was gönnen, andere geben auch 50 Euro am Wochenende in der Kneipe aus oder fahren für 2.000 Euro in Urlaub, das kannst du ruhig machen. Währenddessen freue ich mich dann, dass ich irgendein Spielzeug für 30 Euro gekauft habe und sage dann, das war jetzt mal was Tolles, jetzt ist mal 2 Wochen wieder Ruhe, beschränke ich mich nur auf das Notwendigste. Dabei müsste ich es gar nicht, also ich habe eben mal geguckt, ich bin, was so Einkommen im Monat angeht, völlig im Durchschnitt. Wenn du dir dann mal was gönnst, was gönnst du dir denn dann? Oder gönnst du dir einfach nichts? Eigentlich gönne ich mir auch gar nicht so viel. Ich wüsste aber auch gar nicht, was ich mir Großartiges kaufen soll. Ich habe mir jetzt vorgestern ein teures Elektrogerät bestellt für fast 500 Euro. Das ist schon relativ außergewöhnlich. Aber sonst ist gar nicht so viel dabei. Höchstens so Kleinigkeiten nur, aber... Wie machst du das? Ich glaube, es ist eher so angstgetrieben, dass ich immer noch befürchte, wenn ich mir jetzt großartig was kaufe, dann fehlt plötzlich das Geld, wenn es mal wirklich drauf ankommt. Ja, so ist es ja auch. Aber so jemanden wie mich scheint das überhaupt nicht zu beeindrucken. Also ich will so viel Scheiß haben, dass ich irgendwie, ich würde mir jeden möglichen Mist kaufen, wenn ich nicht mich regelmäßig zur Ordnung rufen würde. Ich finde das immer so faszinierend, wenn Leute das einfach so im Griff haben, in so einer Beiläufigkeit. Kannst du das, Hessi? Überhaupt nicht. Ja, klar, wir hatten das Thema. Ja, genau. Aber mich würde mal was interessieren, Martin. Hast du, wenn du jetzt gerade, ich meine, du hattest jetzt nur am Schluss gesagt, du hast Angst, du hast vielleicht eine Angst, dass am Schluss nicht mehr genug übrig bleibt. hast du denn irgendwie wenigstens Wünsche, die du dir einfach nicht erfüllst? Oder bist du einfach nur so zufrieden, dass du sagst, warum, wenn ich selbst Geld hätte und mir jemand würde jetzt 1000 Euro in die Hand drücken, ich wüsste nicht, was ich damit machen sollte? Ich habe schon Wünsche, aber die sind auch, glaube ich, alle relativ einfach finanzierbar. Oder da muss ich nie so viel Geld reinstecken. Das einzige ganz große, was ich jetzt im Auge habe, ist ein Immobilienkauf. Da wird es dann halt schnell sechsstellig, aber das ist jetzt auch wieder was anderes. Ich glaube, der Vorteil ist allerdings auch, dass ich halt nicht so Gefahr laufe, plötzlich über meine Verhältnisse zu leben. Ich habe auch, weil das gerade eben das Thema war, auch mal von Arbeitslosengeld 2 gelebt vor 2 Jahren. Und davor war ich noch Student. Also ich lebe eigentlich immer noch so dieses studentische Leben, obwohl ich mittlerweile voll berufstätig bin. Das finde ich auch immer noch so ein bisschen merkwürdig. Aber es ist eigentlich ganz lustig, weil ich halt... Weil du dann die Immobilie, die du kaufst, dann bald bar bezahlen kannst. Nee, schön wär's. Nee, das ist im Rhein-Neckar-Raum, das ist leider ein bisschen teurer alles. Vor allem habe ich es noch nicht ausgesucht, aber was ich also sehe an Preisen, ist es... das wäre schön, den bar bezahlen. Ich habe schon mit, glaube ich, nicht bei so einer Lotterie mitmachen sollen, einfach weil ich keine Lust habe, über dieses ganze Finanzierungsgedöns nachzudenken. Wie, Lotterie? Ja, einfach so Lotterie gibt's doch. Ja, und da willst du nicht mitmachen, weil du keine Lust hast? Nein, will ich. Ich habe überlegt, ob ich das einfach mal so mache. Komm, das gewinne ich 200.000 Euro oder so, dann muss ich nicht mehr zum Bankberater gehen oder... Lotto spielen ist Deppensteuer bezahlen, ne? Das weißt du. Bin so ein halber Mathematiker, ich weiß, dass das... Ja, ich spiele, also ich habe ein Jahreslos von der Fernsehlotterie in der Hoffnung... Nee, warte mal, das Jahreslos ist das gar nicht so, das ist das Mega- oder Gigalo, ich weiß nicht, wie das heißt. Das kostet ziemlich viel Geld, aber man kann diese Rente gewinnen und ich habe da ja noch Hoffnung. Ja, das muss nur einmal die richtige Kombination haben, dann macht das die ganzen Verluste wahrscheinlich wieder wett. Ja, aber bis dahin, also ich weiß nicht, wie lange ich da schon irgendwie jeden Monat 10 Euro zahle. Du hast mir das, glaube ich, vor 3 Jahren schon mal in einer Sendung erzählt. Aber ich habe mittlerweile schon 2x 10 Euro gewonnen. Ich bin ein Gewinnertyp. Kleinvieh macht auch Mist. Ja, aber irgendwie ist das kein Ausgleich. Aber ist ja für einen guten Zweck. Also gibt ja dann irgendwie an die, weiß ich nicht, einbeinige Kinder und so. Ja. Ich habe übrigens, falls wir noch Zeit haben, auch mal vor Jahren auch mal so eine Art Haushaltsbuch geführt. Mhm. Also habe alle möglichen Ausgaben, die ich so hatte, in so ein Vokabelheft aus der Schule geschrieben. Also links die Einnahmen, rechts die Ausgaben. Natürlich kann man sich jetzt denken, welche Spalte überwiegend gefüllt war. Ich habe das aber nie ausgewertet. Ich habe immer nur so aufgeschrieben, wenn ich das jetzt benutze, höchstens so zum Nachschlagen, wenn ich genau nochmal irgendwas nachgucken will, also zur Recherche, wann war nochmal irgendwas, dann muss ich halt damit so ein bisschen da rumzustöbern. Ich habe das ziemlich genau 11 Jahre auf den Tag genau gemacht. Geil. Das ist eigentlich auch eine lustige Erfahrung. Also ich habe jetzt hier einige Hefte in der Schublade liegen. Wenn du mit YNAB anfangen würdest, du hättest mal eine Datenbasis. Wow. Ja, aber wozu würde er die brauchen? Ja, mei. Ich meine, es fällt mir schwer, was dazu zu sagen. Ich meine, ich würde dir sagen, du würdest dann wissen, wie viel Geld du tatsächlich hast, um die Wünsche zu erfüllen, die du hast. Oder du könntest jeden Monat anfangen, guten Gewissens Geld ins Haus zu stecken oder in ein zukünftiges Haus oder mehr, als du denkst. Aber wenn es für dich funktioniert, warum willst du das ändern? Ich meine auch, ich finde das immer so, ich weiß auch gar nicht, wie der in diese Probleme stößt. Vielleicht wenn jemand sagt, ja, muss aufpassen, dass ich bloß kein Geld ausgebe. Wir sind halt gute Konsumenten. Ja, so kann man das natürlich auch immer sehen. Ja, weil das ist natürlich, wir kaufen den ganzen Tag nur Schwachsinn. Es ist ja nicht, dass wir mal irgendwas brauchen oder die wenigsten Dinge von denen, also ich behaupte das jetzt auch mal von dir, Christian, aber die wenigsten Dinge, die ich so mir bisher gekauft habe, habe ich mir gekauft, weil ich die gebraucht hätte, sondern ich wollte die halt haben. Und ich wollte die haben, weil mir die Werbung gesagt hat, dass ich die haben muss. Das stimmt. Wenn ich jetzt sehe, was ich so in der Woche so für Lebensmittel und so ausgebe, das ist relativ gering. Mhm. Die meisten Sachen kauft man ja wirklich, wenn man es einfach haben möchte. Weil man sie haben will und die Werber es geschafft haben, unser Gehirn so weit zu manipulieren, dass wir uns einbilden, dass wir es haben müssen. Ja. Jo. So, und jetzt müssen wir Nachrichten machen. Martin, vielen Dank für diese Demütigung. Ja, immer gerne. Und bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende. Bis bald. Jo, tschüss. Fritz. mit Holger Klein. Ja, das gehört da, gehört das nicht hin. Das ist der Show-Opener. Wir Fachleute nennen das Show-Opener. Das ist das, was immer zur vollen Stunde gespielt wird, hier im öffentlich-rechtlichen deutschen Tonrundfunk. Zur halben Stunde hören wir immer das. Fritz. Blue Moon. 0331 70 97 110. Wir reden über Geld bzw. den korrekten Umgang mit Geld, den wir möglicherweise erlernen müssen oder ihr ihn schon erlernt habt. Es geht weiter mit Jan aus Rostock. Hallo Jan. Jan? Ja. Ah, da. Ich dachte schon, hier wäre wieder irgendwas kaputt. Würde jetzt ja, auch ich habe euch schon beiseite gelegt. Das ist was Persönliches, ne? Wieso? Okay. Ich habe gedacht, wir machen jetzt ein paar schlechte Pointen oder sowas. Hessi, bist du eigentlich noch da? Ich bin noch da. Okay, ich bin gut. Für die schlechten Pointen dann da. Ja. Also nett, danke. Jan, hast du am Monatsende Geld übrig? Eigentlich nicht, weil ich es zur Seite packe. Wie? Also ich habe schon vorhin gesagt, ich führe ein Kassenbuch schon ziemlich lange. Und zwar bin ich 2007 recht früh von zu Hause ausgezogen. Und habe da angefangen, Kassenbuch zu führen, über halt die Einnahmen, die man von der Ausbildung bekommt, Kindergeld und hast du nicht gesehen, und dann halt die ganzen Ausgaben. Und mache das jetzt schon, ja, seit 2007, also knappe 7-8 Jahre. Mhm. Und bin damit eigentlich immer gut gefahren. Und habe nachher irgendwann, wo ich gemerkt habe, dass ich das so ein bisschen summiert, habe ich angefangen, in mein Kassenbuch einzuschreiben, was ich spare. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Lidl einkaufen gehe oder Aldi, keine Ahnung, wegen Werbung, und da jetzt 5,99 Euro ausgebe, bezahle ich generell mit dem Schein und bekomme ja dann 4,01 Euro zurück. Ja. Und diese 4,01 Euro, die spare ich immer. Also und physisch, die wirfst du in ein Sparschwein? Genau, ich habe 2 Spielautomaten zu Hause. Was? Und da stecke ich die immer rein. Nee, echt? Was? Also so ja. Die normalen Kneipengeräte? Ja, genau, die alten noch, die mit den Rollen. Ich fand die sowieso schon immer total genial und dachte mir, na, das wäre doch die perfekte Möglichkeit, die als Sparschwein zu benutzen. Super. Funktionieren die noch? Also passiert es dann gelegentlich, dass irgendwie das Achtfache rausfällt und du dann alles wieder reintun musst? Das ist dann das Problem, was ich manchmal habe, dass ich dann das letzte 20-Cent-Stück reinstecke und dann wieder alles rauskommt und ich dann denke, oh nein, das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist aber eine der tollsten Luxussorgen, die ich mir vorstellen kann. Ach, ja. Mein Sparschwein hat schon wieder so viel Geld ausgespuckt. Super. Ja, ich habe jetzt auch überlegt, ob ich mir einen mit Scheinakzeptator kaufe, dann könnte man so nochmal spielen von wegen, Mensch, vielleicht gewinne ich ja heute was für einen Kneipenabend. Verdienst du so gut, dass du dir das leisten kannst, bei jedem 6, also im Grunde 40% deines Geldes wegzulegen? So ist es ja nicht immer. Ne? Also in den meisten Fällen, so oft geht man ja nicht einkaufen. Mhm. Ich gehe einmal die Woche einkaufen, bezahle dann da, keine Ahnung, je nachdem, was ich bezahle, 37 Euro. Ich habe mich schon dabei erwischt, dass ich manchmal schon den Einkauf zusammenrechne und dann auf 39 Euro komme und dann denke, komm, jetzt nimmst du noch ein Paket Zucker mit, dass du auf 40 Euro kommst und dann 4 Euro noch was zurücklegen kannst. Da habe ich mich schon bei erwischt, dass ich das mache. Aber ansonsten ist es ja nicht so oft, dass man Kleingeld bekommt. Mhm. Ich habe das auch ganz human angefangen. Ich habe erst angefangen, den unteren Bereich wegzulegen. 1 Cent, 2 Cent, 5 Cent. In meiner Ausbildung noch habe ich dann nachher angefangen, 10, 20 und 50 Cent wegzulegen. Und jetzt, wo ich halt richtig arbeite, habe ich auch 1- und 2-Euro-Stücken weggelegt. Erst nur die deutschen, weil viele sagen ja immer, da liegen erst die ausländischen Euros weg, weil man davon nicht so viele bekommt. Aber habe ich gesagt, naja, das bringt ja nichts am Ende im Monat. Ne? Da kommt ja nichts bei rum. Deswegen habe ich die deutschen generell weggelegt und habe nur noch die ausländischen ausgegeben. Jetzt mittlerweile habe ich auch schon angefangen, generell gar kein Kleingeld mehr auszugeben. Wo ich immer das große Problem habe, wenn ich dann am Parkautomat irgendwas bezahlen muss, habe ich dann immer gar kein Kleingeld drin. Weil ich bin auch so eisern, dass ich das überhaupt nicht ausgebe aus Kleingeld. Das wird gespart übers Jahr und dann gibt es ja von der Bank so ein Safeback. Da packt man das dann rein und dann gebe ich das immer zum Ende des Jahres ab und habe es dann halt im Januar drauf auf dem Konto und dann gehen dann halt davon immer die Kfz-Versicherung ab oder Steuer, was da halt alles kommt, ne? Und das ist halt immer so mein Puffer, wo ich dann weiß, ihr legt da eure Budgets zurück und ich habe dann halt mein Kleingeld, legt das übers Jahr zurück und bringe das dann am Ende des Jahres aufs Konto. Mhm. Und das geht sich immer aus? Das geht sich sogar plus, also viele haben immer Angst vorm Januar. Ich freue mich immer auf den Januar, weil ich immer weiß, da kommt was drauf und da kann ich locker die Kosten von bezahlen. Würde das auch ohne Haushaltsbuch funktionieren? Weil das klingt so, als würde das auch ohne Haushaltsbuch funktionieren. Wahrscheinlich, ja. Aber, also, ich feile diese Technik immer weiter aus. Ich versuche immer mehr zu sparen. Zum Beispiel beim Tanken, da tankt man ja, sag ich mal, wenn ich den Tank voll mache, kostet das 100 Euro, sag ich. Egal wie teuer es ist, es kostet 100 Euro. Ja. So, wenn ich jetzt für 40 Euro tanke, lege ich also 60 Euro beiseite. Mhm. Und das trage ich halt auch so ins Haushaltsbuch ein, dass ich, wie viel ich wirklich bezahlt habe und wie viel ich davon gespart habe. Und ja, demzufolge kommt da dann halt auch mal noch eine Menge zusammen. Und deswegen habe ich es gerne im Haushaltsbuch, weil ich da immer gerne übers Jahr zusammenzähle, wie viel ich denn nun wirklich beiseite gelegt habe. Mhm. Schöne Vorgehensweise. Ja. Also viele, denen ich es auch erzählt habe, die auch sagen, oh Mensch, das können wir ja genauso machen, weil das tut auch nicht so weh. Ja, und du brauchst halt auch dann wirklich nicht unbedingt so eine Software dafür, ne? Ja, ne, spart zumindest dann die 60 Dollar. Und das ist eine ganz einfache Excel-Tabelle, also die kann eigentlich jeder führen. Und angefangen habe ich mal mit dem Buch, aber das war mir dann, da muss man immer alles per Hand ausrechnen und mit Excel, die machen ja alles schon von alleine. Ja. Super. Ja, die einzige Schwierigkeit war, ich hatte erst eine Excel-Tabelle und bin dann nachher umgestiegen auf Mac und musste das Ganze dann nochmal in Numbers übertragen. Ja, genau, übertragen. Und da mussten dann einige Formeln umgeschrieben werden. Das dann über die paar letzten Jahre, das war dann ein bisschen aufwendig, weil das dann auch, sag ich mal, für jedes Jahr habe ich eine eigene Datei. Ja. Und das sind dann teilweise 700 Positionen, die da untereinander sind. Das könnte man, Christian, auch ganz gut in Kombination mit YNAB machen, ne? Ich habe keine Ahnung. Mein Kind ist irgendwo unten am Boden gelandet, gerade als ihr darüber gesprochen habt. Warum? Weiß nicht, boah, ich habe Angst, wenn ich das mache. Das ist unkontrolliert. Na gut, aber angenommen, du gibst 6 Euro aus, trägst halt in deine Kategorie 10 Euro ein und nimmst die 4 Euro und wirfst sie in ein Sparschwein. Und hast dann noch so ein Schmugelddöschen irgendwo rumstehen. Genau, ja, das ist dann irgendwann ein sehr großes Sparschwein. Ja. Ja, klar, natürlich, kannst du machen. Aber ich meine dann, ja, also das ist klar, mit YNAB geht's auch, aber es scheint dann wirklich ein bisschen übertrieben zu sein, wenn es bei dir wunderbar funktioniert. Aber es funktioniert wahrscheinlich auch deswegen, weil du halt wirklich so sparsam lebst, dass du einfach mal problemlos, ich glaube, der Betrag stimmt jetzt nicht ganz, aber 40% zur Seite legen kannst, oder? Ja, 40 sind es, also es sind ja maximal, nein, es sind ja nicht mal 40%. Also 40% wären es ja, wenn ich jetzt 6 Euro ausgebe und mit einem 10er bezahle. Aber ansonsten, je höher ja der Betrag ist, desto geringer ist ja die Prozentzahl. Ja, nachher, außer, ne? außer dass du beim Tanken 100 Euro zahlst und nur 60 Euro der Telly zahlst, das sind auch schon wieder 40%. Nee, warte mal, das sind doch auch wieder 40%. Es waren sogar 60%, die ja dabei liegt, weil es ja nur. Ja, aber für 40 tankt man meistens, jetzt momentan spare ich halt mehr, weil ja die Benzinpreise so günstig sind. Mhm. Ne? Und ja, wo sie so teuer waren, naja, da habe ich auch dann nur 10 Euro oder so pro Tankfüllung gespart. Jetzt momentan lohnt es sich wirklich, da spare ich irgendwie 50 Euro pro Tankfüllung. Das ist schon gewaltig. Also ich freue mich auch im Dezember, was da nachher rauskommt. Und du packst wirklich all dein Kleingeld in die Automaten? Genau, ich packe das wirklich auch beiseite. Das heißt, und zwischen Weihnachten und Neujahr stehst du dann da und machst so lange am Automaten rum, bis da Geld wieder rauskommt. Naja, ich habe einen Schlüssel. Ja, das sind auch noch die schönen. Was ist denn da nebenan wieder los? Sehr schön. Ja, die haben auch so eine tollen Gewinnmelodien. Also es ist wirklich. Und die kosten auch nicht viel. Ich wollte gerade sagen, wo kriegt man die Dinger her? Was zahlt man für sowas? Finde ich sehr lustig. Im Internet habe ich meinen recht früh gekauft. Den ersten, da habe ich 100 Euro für bezahlt. 50 Euro für den Automaten und 50 Euro für Transport. Und den zweiten, den ich mir gekauft habe, der war schon teurer. Die werden langsam auch teurer, weil sie ein bisschen, da gibt nicht mehr so viele. Ne? Ja. Die so richtig mit Slotmaschinen sind nicht mehr so viel auf dem Markt. Und jetzt sind sie alle die digitalen und das mache ich nicht so. Nee, das ist doof. Die sehen nicht so schön aus. Also, wenn Martin uns jetzt noch zuhört, das passiert dann. Holger und ich erfahren davon und wollen jetzt so ein Ding wollen haben. Genau. Das ist unser exakt. Problem. Ich bin schon, ja, hier, ich hab schon. ADP Scirocco, Multicolor Euro-Geldspielgerät, 188 Euro. Ja, das ist aber einer der teuren denn. Ja? Also ich habe einen schon seit Ewigkeiten, ich habe dann in meiner Excel-Tabelle auch unten so Dinge, die ich mir gerne mal leisten würde, aber noch nicht leiste. Und da steht unter anderem auch drin, ich habe einen Geldspieler, den ich mir gerne kaufen würde, der damals, als ich ihn eingetragen habe, 250 Euro gekostet. Mittlerweile ist er aber schon teurer geworden. Also hätte ich ihn damals gekauft, wäre es sogar noch eine Wertsteigerung gewesen. Wobei ich ja lieber einen Flipper hätte. Ja, aber da, ich glaube, da drin die Nachbarn durch. Ne? Also wenn das Ding dann immer Dingel, Dingel, Ding macht, da kannst du auch nicht so viel Geld reinstecken. Das stimmt. Wie lange willst du denn da flippern? Also. Ja, aber ich flippe halt so gerne. So, aber die sind auch schon geil, die Teile. Also das stimmt, die fetzen auch. Aber die kosten, glaube ich, aber sogar bis zu 2000 Euro. Ne? Wir müssen unbedingt mal eine Sendung über Sammeln machen nochmal. Man kann die skurrilsten Dinge sammeln. Ja, die Leute sammeln auch die skurrilsten Dinge. Geldspielautomaten. Ja, ich habe überlegt, mir schon einen dritten zuzulegen, aber. Naja, wenn die anderen voll sind, was willst du machen, ne? Bevor wir jetzt noch weiter abschweifen, Jan, ich danke für deinen Anruf. Ja, schönes Wochenende, tschüss. Und wir behandeln natürlich die Frauen wieder bevorzugt. Guten Abend, Elli. Hi. Hi. Hi. Wo hast du gelernt, mit Geld umzugehen und wie hast du das gelernt? So. Ja, ich habe, bevor ich das Ganze gelernt habe, erstmal eine ganze Menge, einmal irgendwie nur Jobs gehabt, wo man eh nicht so viel verdient hat, sodass es irgendwie nie eine Rolle gespielt hat. Ähnlich wie bei dem Free, der irgendwie auch immer zusehen muss, ja klar kam oder kommt. Und irgendwann hat sich das aber verändert, und zwar als ich meinen Sohn bekommen habe. Und dann hat für mich Geld irgendwie eine ganz andere neue Rolle gespielt oder eine neue Bedeutung bekommen, weil dann musste irgendwie der Laden laufen. So, und dann habe ich angefangen, mir mein Geld so mit Briefumschlägen einzuteilen. Also ich habe irgendwie geguckt, wie viel habe ich im Monat zur Verfügung. Okay, und dann musste ich das irgendwie durch 4 Wochen teilen und dann ging es damit erstmal los. Und dann wurde der Einkauf einsortiert und dann wurde die Klamottenkiste einsortiert. Also jede Sparte hat sozusagen seinen Umschlag bekommen. Und dann kam halt der Job, wo ich wesentlich mehr Geld verdient habe oder jetzt auch verdiene. Und dann kam irgendwie so der Mac und dann kam Numbers und dann kam ziemlich simpel, dass man das Ganze gut berechnen kann und das aufs ganze Jahr verrechnet. Und das war dann so der Moment, wo ich gemerkt habe, ah cool, ich kriege einen richtigen Überblick und das hilft mir richtig. Also es ist alles durchorganisiert und durchstrukturiert und alles total verplant. Also wenn es um die Tagesstruktur geht oder ob es um die Ausgaben geht, ob es um die Ferien, es ist alles, es ist jetzt alles geordnet. Aber jetzt nur finanziell oder auch ordnest du auch noch andere Sachen dabei? Nee, ich ordne dabei auch wirklich die Tagesstruktur mit auch den Zeiten, wann es ums Aufstehen geht und wann, also alles. Es ist alles strukturiert dadurch. Und das über ein großes Spreadsheet, also über eine große Tabelle? Nee, gar nicht. Also okay. Also die Finanzen sind bei Numbers und dann gibt's halt irgendwie zusätzlich noch die ganzen Tabellen mit Monatsplan und dann Wochenplan und also man gibt's ja da irgendwie wesentlich viele Möglichkeiten, wie man was auch immer organisieren kann. Und das habe ich für mich entdeckt einfach, weil ich bin sonst, wenn ich das nicht habe, dann lebe ich einfach irgendwie in den Tag rein und mache irgendwie mein Ding, aber sobald irgendwie eine Verantwortung dazu kommt, merke ich, brauche ich auch irgendwas, womit ich mich strukturieren kann, damit ich klarkomme. So. Wie viel Zeit verbringst du damit? Mit der Budgetierung deines gesamten Lebens? Also, Projektierung eigentlich. Ja, also es ist ganz interessant, weil ich, wenn es Momente gibt, wo ich irgendwie denke, jetzt ist irgendwie gerade nicht mehr so viel Klarheit da oder irgendwie ist das, was ich so dachte, vielleicht geht das gerade doch nicht so auf oder so, dann kann es schon mal vorkommen, dass ich dann also auch in Angst gerate oder so ein bisschen in Panik und dann setze ich mich sofort abends, wenn alles ruhig ist, am Rechner und dann sitze ich da irgendwie so 2 Stunden und rechne vor mich und dann, bis ich irgendwie wieder so ein Gefühl von Ruhe bekomme, weil ich einfach sehe, alles klar, ich habe es jetzt wieder auf dem Schirm, ich habe wieder geguckt, was heißt das jetzt für den nächsten Monat. Also das sind so Updates, die finden vielleicht, weiß nicht, wenn es hochkommt, einmal die Woche statt, vielleicht jede 1,5 bis 2 Wochen und dann irgendwie so 2 Stunden Maximum. Ja. Krass, würde ich wirklich gerne mal sehen. Also deine Tabellen. Ja, ich finde es so sehr schön mit Farben. Also, es gibt dann auch so Tabellen, bei Numbers gibt es die Tabellen für das Jahr 2015, 2016. Mhm. Was heißt das auch an Ersparnissen? Also so ähnlich wie bei diesem Herrn mit diesen Spielautomaten habe ich das auch, dass also jeden Monat auch eine Sparsumme weggeht und dann ich auch für Januar vorbereitet habe und Urlaubsgeld ist drin und das Geld, was von der Steuererklärung reinkommt und so. Das ist alles mit eingeplant, Sonderausgaben sind eingeplant. Das macht richtig Spaß. Also wenn man jetzt so den Durchblick hat, dann merkt man richtig, dass man sich auch drauf freuen kann, wenn man denkt, so, oh cool, ich kann mir dann auch, es gibt sogar auch die Sparte Handgeld, also damit kann ich dann auch mal zum Bäcker gehen und mir einfach mein Zeug holen, ohne dass das eingeplant ist und ich darf auch einfach Spaß haben zwischendurch. So. Ja, es ist alles eingeplant, auch selbst Spaß haben und Freizeit. Ja. Hast du manchmal Sorge, dass du wahnsinnig sein könntest? ja. Aber es ist, solange es Spaß macht, finde ich, an bestimmten Stellen ist es in Ordnung. Solange der Wahnsinn Spaß macht, ist er super. Ja, genau. Elli, ja. Ich danke dir. Danke. Schönes Wochenende. Tschüss. Danke, ciao. Und hier ist Steffen. Hallo, Steffen. Guten Tag. Ja. Ich lese hier, du hättest Tipps zum Geld einteilen. Ja. Genau, also mittlerweile, also ich habe auch Probleme manchmal sozusagen und mir hat es wirklich auch geholfen, so wie ihr halt gerade eben gesagt habt, mit Briefumschlägen, bloß was ich jetzt halt so gemacht habe, dass ich mir wirklich eine Handvoll Konten geholt habe bei verschiedenen Banken und dann, wenn ich das Geld gekriegt habe, habe ich das halt eingeteilt. Einfach mit dem Sinn, dann dauert es halt 2-3 Tage, bis ich es wieder kriege, ne? Mhm. Sozusagen, also ich habe es quasi vor mir selber versteckt sozusagen. Und was ich dann auch mal angefangen habe vor ein paar Jahren, also alles, was unter dem Euro ist, sozusagen raussortieren aus dem Portemonnaie und irgendwo reinpacken, sozusagen. Mhm. Also kommen dann auch schnell mal 100 Euro zusammen, sozusagen. Aber wie gesagt, mit den verschiedenen Konten bei verschiedenen Banken, das war halt sehr schön, weil man jetzt zum Beispiel vor dem Wochenende, ne, bis Freitag, und auf dem Girokonto ist halt, weiß ich nicht, nur noch 10 Euro drauf oder so, dann hast du keine Chance, am Wochenende wegzugehen. Ja. Weil du ja erst am nächsten Montag wieder, ne? Aber das finde ich doch, also das finde ich ja dann eher furchtbar. Also da bin ich mit meinem Budget irgendwie, fühle ich mich da, glaube ich, wohler. Ja, das ist die harte Tour, sage ich mal. Ja. Das stimmt, wenn du vor allen Dingen, wenn du sowieso Schulden hast oder sowas, um da erstmal rauszukommen, ist es mit Sicherheit sinnvoller, das so zu machen wie du, dass du an dein Geld gar nicht rankommst erstmal. Genau, ja. Also vor einem selbst zu verstecken sozusagen, das hat mir, also hilft mir eigentlich am besten sozusagen. Also von vornherein wirklich, dass du dich, sag mal, wie soll ich das sagen, also wirklich physikalisch, naja, datentechnisch wirklich halt getrennt ist sozusagen von vornherein. Aber jetzt mit alles unter einen Euro wegpacken und Kleingeld immer raussammeln, das ist auch schön. Sozusagen, also da kommt auch schnell mal was zusammen. Und dann ist auch zum Beispiel Flaschenpfand sammeln, ne? Ja. Also wenn ich jetzt eine Flasche habe, bringst du auch nicht sofort weg und dann sammel die erst auf. Also, finde ich auch ganz witzig. Und dann hat der Inni gesagt, mit diesen Uff-Runden, und da ist es so, da habe ich gesehen, ich will jetzt keine Werbung machen, ja. Also da gibt es auch Produkte sozusagen, ich weiß nicht, ich glaube bei Kreditkarten halt mehr sind, da kann man sagen, die rundet halt, also wenn ich da was bezahle, rundet die auf die nächsten 3, 5 oder 10 Euro, ne? Ja. Und diese Differenz zu dem, was ich bezahle, wird halt irgendwo weggepackt, automatisch. Das finde ich auch sehr witzig. Das habe ich ja noch nie gehört, das ist ja cool. Ja, also weiß ich jetzt, muss man mal ein bisschen gucken, aber fand ich halt sehr witzig, ne? Mhm. Weil das, ja, kann man halt schnell mal, ne, wird halt immer aufgerundet sozusagen, wie man will. Und was auch sehr lustig ist, dann gibt's noch solche Sachen, da kann man irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ich glaube 10 Tage lang oder einen Monat oder so, also man packt da was hin, ne? Und dann kommt man halt 10 Tage lang oder einen Monat da nicht ran, sozusagen. Ist halt dann angelegt sozusagen, so. Man noch ein bisschen mehr Zinsen und so, naja, das ist halt auch ganz, ganz witzig. Und ansonsten habe ich dann halt irgendwann angefangen, so Programme zu benutzen, also kostenlose. Ich weiß nicht, ein Beispiel ist halt Moneyplex zum Beispiel. Also, wenn man kaufen will, Star Money, Profi Cash, das habe ich schon ausprobiert. Das sind so Kassenbücher dann, ne? Oder was ist das? Ja. Also wenn der die Umsätze abholt, dann kann man halt auch so Kriterien einstellen. Mhm. Ne? Und dann ordnet er die halt automatisch Kategorien zu und schmeißt da eine schöne Grafik raus, irgendwie ein Kreis oder Liniendiagramm oder so. Das ist auch ganz witzig. Und welches auch nicht schlecht ist, das heißt Jamaika oder Hibiskus sozusagen. Mhm. Da sind halt so Skripte drin und dann kann man halt auch, weiß ich nicht, also da sind, der unterstützt halt nicht alle, aber so die gängigsten und ja, kann man halt dann alle auf einmal abholen. Und was ich auch zum Beispiel immer mache, dass ich da nie Sachen abbuchen lasse, sondern also ich lasse mir mal eine Rechnung schicken, dann habe ich halt 10 Tage Zeit und dann kann ich das auch besser, ne, sozusagen, dass dann halt wirklich was da ist, weil da bin ich auch schon oft auf der Nase gefallen und naja, dann zahlt man ja auch wieder ein paar Euro für nichts und wieder nichts sozusagen. Also das finde ich halt auch witzig sozusagen, also oder sinnvoll, dass du wirklich alles selber bezahlt sozusagen. Und dann, man hat natürlich schon ein Zeitfenster, aber man kann halt ein bisschen schieben, ne. Physik, wenn jetzt wieder irgendwie Feiertage sind oder solche Schichten. Ja, und dann, also für mich ist es doch besser, wenn ich regelmäßig immer ein bisschen kriege, sozusagen. Also erstmal ist es so psychologisch so, schön, so, ne? Man freut sich halt immer, wir sind jeden Tag 10 Euro oder so, ne? Wenn man jetzt wieder irgendwas verkauft hat, sag ich mal, bei eBay oder solche Schichten. Ja, genau. Ja, Mensch. Steffen, das war ein schönes Schlusswort. Ich danke für deinen Anruf und wünsche ein schönes Wochenende. Wünsche ich auch. Tschüss. Tschö. Hessi. Jawohl. Vielen Dank fürs Mitspielen. Danke dir, Holgi. Schönes Wochenende, jetzt aber wirklich. Ebenfalls. Danke, tschüss. Jawohl. Das war der Blue Moon zum Thema Geld und der Umgang damit vor allen Dingen, beziehungsweise der schlaue Umgang damit. Es geht hier weiter mit dem Nightflight und André Langenfeld. Da dreht man wieder ein paar Platten, auf das ihr tanzen könnt. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Hören wir uns nächste Woche eigentlich wieder? Oder ist da wieder letzter Sonntag im Monat oder so? Ach, schaltet einfach wieder ein, wenn ihr mich sagen hört. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit. Also schaltet am Ende meiner Sendung ein. Ich bin auch echt sowas. Schönes Wochenende dann noch, ne? Fritz. Und das hört man.